So eine Schande, an die Flucht zu glauben. Ein Leben auf jedem Gesicht, und das ist eine Veränderung, bis ich am Ende mit einer Acht dastehe. Sag mir, ich soll mich entspannen, ich starre nur. Vielleicht weiß ich nicht, ob ich mich verändern kann. Ein Gefühl, das wir teilen, es ist eine Schande. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. In der Tat. Guten Abend. Schönen guten Abend, hallo. Willkommen am Welttag der Blauhelmchen. Ja, die UN-Friedenstruppen, die ja noch nie irgendeinen Skandal verursacht hatten und uns alle nur beschützen wollen, sind quasi 74 geworden heute. Aber noch. Lord Blauhelmchen, sage ich nur. Die Älteren kennen die Blaumiesen noch aus Yellow Submarine. Ja. Das waren Blauhelme im Film? Nein, Blaumiese waren da im Film. Das waren die Bösen, die die Beatles gejagt haben. Kann ich nur empfehlen. Die Beatles jagen, kannst du empfehlen, oder wie? Die Beatles, ja. Ich meine, sind ja nicht mehr viele übrig. Zwei sind ja schon erlegt worden. Sind ja auch als Nahrung freigegeben mittlerweile. Eat the bug, eat the beetle. Ja. Ja, da könnte es eigentlich ganz cool, wenn du dich jetzt schon drauf einstellst und dir vielleicht die Markenrechte für Food an Beatles sicherst, könntest du da vielleicht irgendwie profitieren. Das ist 74 Jahre und sie haben noch nie etwas Nützliches vollbracht, sagt Tannhäuser Geld. Ich denke, hier und da haben die Blauhelme schon mal was Vernünftiges vollbracht, aber sie haben halt auch ihre Problemchen. Ne? Siehe Srebrenica. Ähnliches. Ja, apropos Probleme. Die Wahl in Berlin, die Bundestagswahl und die Landtagswahl war ja nicht so gut. Wir erinnern uns an Menschen, die Schlange gestanden haben vor den Wahllokalen, fehlende Wahlzettel, falsche Wahlzettel. Genau. Stimmabgabe nach 21 Uhr teilweise? Ja, zumindest nach dem Zeitpunkt, an dem schon Prognosen im Fernsehen zu sehen waren. Also diese Exit-Polls praktisch. Die darf man ja eigentlich erst zeigen, wenn alle ihre Stimme abgegeben haben, damit das nicht beeinflusst wird. Ich weiß ja ganz genau, wie das laufen muss und wirklich ein Wahllokal um 21 Uhr zu schließen, da gäbe es nur eine Begründung für, dass da eine so lange Schlange an Leuten war, die alle sich noch gesagt haben, ich möchte wählen, dass man 3 Stunden braucht, um die abzuarbeiten. Das heißt, da hätten mehrere hundert Leute in der Schlange stehen müssen und das kann einfach nicht sein. Jetzt, so lang waren die Schlangen dann auch wieder nicht. Ja, naja, also hier, das, was wir hier sehen, ist ein 5,5 Stunden langes Video von der öffentlichen Anhörung, die jetzt im Bundestag stattgefunden hat. Und der Herr, den wir da im Bild sehen, das ist der Bundeswahlleiter, der ja als allererster Bundeswahlleiter in der Bundesrepublik Deutschland sich dazu herabgelassen hat, Einspruch einzulegen gegen die Bundestagswahl in 6 von 12 Berliner Wahlkreisen. Also nicht gegen die Berliner Wahl. Wegen diesen starken Mängeln. Ja, mit der Berliner Wahl hat er ja nichts zu tun, weil er ist ja nun mal der Bundeswahlleiter. Da gab es ja auch massive Probleme. Aber außerdem Herrn Lute von ehemals FDP scheint sich da ja jetzt jeder mit abgefunden zu haben, dass das halt so ist, wie es ist. Und in Berlin auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall hatte er das auch angesprochen, dass wohl diese Regelung, dass man, wenn man um 18 Uhr in der Schlange steht, dass man dann noch wählen darf, die ist wohl noch gar nicht so alt. Das war auch irgendwie so eine Sache, die irgendwer angemäkelt hat und dann hat irgendein Gericht entschieden, dass man da was tun muss und dann gab es halt eine Gesetzesänderung und er meinte halt, dass das natürlich niemand gedacht hat, dass das möglich wäre, dass da dann so lange Schlangen sind, dass die Leute da noch bis ewig Stunden später da immer noch stehen und nicht wählen können. Und das lag natürlich auch daran, dass sie halt nur wenige Stellen da überhaupt hatten wegen diesen Corona-Bestimmungen. Ne? Also jetzt von den Sichtschutz und also wo man sich halt hinsetzen kann und wählen kann. Das hatten sie ja sogar noch mal reduziert für diese Geschichte. Und die haben halt in dieser Sitzung sind die diese Niederschriften durchgegangen von den aus den Wahllokalen, allerdings auch nicht alle, sondern nur die, wo quasi die Sachen, die da angemeckert wurden, sich nicht gedeckt haben mit dem, was da drin stand, weil es ging immer um sogenannte besondere Vorkommnisse. Da gibt es da wohl so ein Feld, wo man das eintragen kann, besondere Vorkommnisse. Und ja, das war halt teilweise schon ziemlich abenteuerlich, was da so alles geschildert wurde an Sachen, die da passiert sein sollen in so einem Wahllokal und diesem Feld besondere Vorkommnisse, einfach nichts verzeichnet, teilweise. Wo man sich dann halt wirklich fragt, so, ja, was ist denn dann für euch ein besonderes Vorkommnis, wenn diese ganzen Geschichten keine besonderen Vorkommnisse sind? Aber ja, so ist das halt, Aus der wenn. Praxis gesprochen ist das tatsächlich eine Sache, die viele Leute schon, also viele Wahlvorstände schon vorher eintragen. Und da gibt es einfach so ein Feld, wo du ankreuzt, es gab keine besonderen Vorkommnisse. Und wenn das einmal angekreuzt hast und dann passiert noch was, ich würde sagen, da Okay. waren einfach die Profis an der Arbeit, die sich leicht gemacht haben. Oder die Wahrscheinlich, wollten ja. einfach nicht, ich meine, das Feld ist auch so klein, da kannst du vielleicht drei Zeilen reinschreiben, wenn du klein schreibst. Ja, ist die Frage, ob das bei denen da wirklich so klein ist. Ansonsten schreibst du halt Anlage A Ja, und führst genau. ausführlich aus. Ne? Also, und Da teilweise ist müsste das man wohl was auch von Hand haben. passiert. Ne? Also sie hat auch Sachen, sie haben sich halt nur mit den Sachen beschäftigt, die jetzt noch strittig waren. Und darauf obendrauf kommen halt noch lauter Sachen, die halt unstrittig sind, die sie aber trotzdem natürlich angemeckert haben, weil es halt überhaupt nicht geht. Ne? Also die Sachen, die sie da alle vorgetragen haben, waren jetzt nur die Sachen, wo jetzt halt Uneinigkeit irgendwie bestand. In dem Sinne, dass halt irgendwelche Leute sich beschwert haben. Da gab ja so eine Frist von, ich glaube, 2 Monaten oder so. Und da sind ja auch jede Menge Beschwerden da eingegangen. Und das Hauptding war natürlich die Sache von dem Bundeswahlleiter, was es halt noch nie gegeben hat, dass der selber halt überlegt hat und dann gesagt hat, dass er da jetzt Einspruch einhebt. Und die haben es auch vorgerechnet, weil es geht ja auch noch immer um diese sogenannte Mandatsrelevanz, die da gegeben sein muss. Und da jetzt noch irgendwie überhaupt zu sagen, diese Wahl wird jetzt wiederholt oder so, weil ansonsten wird sich da natürlich auch mit beschäftigt und es gibt dann da auch, dass man sagt, du, du, du, oder das geht aber nicht, oder so ist aber nicht okay und so. Und die haben da auch häufiger drüber gesprochen, dass sie natürlich diese generellen Sachen da ja auch alle mal protokollieren müssen und so, weil ja das natürlich ein wichtiges Grundrecht ist, dieses Wahlrecht, und man da nicht einfach so tun kann, so nach dem Motto, ja, es gibt hier zwar irgendwelche Einsprüche, aber das ändert ja alles nichts, also es ist alles in Ordnung oder so. Also das ist eine, steht auf der einen Seite, und auf der anderen Seite steht dann aber halt auch noch das, was sie da halt vorgerechnet haben, und das ist halt eben das da. Also davon auszugehen ist, dass so viele Leute da jetzt entweder auf Stimmzetteln abgestimmt hatten, auf denen sie nicht abstimmen durften und dadurch diese Zeit alles ungültig war und so, dass es also wirklich so viel ist, dass sie wirklich davon ausgehen können, dass es halt das Ergebnis verändern würde, wenn man das jetzt anders macht. Also die haben halt gesagt, ja, die und die haben so und so viel gekriegt, und wenn jetzt, haben von allen Parteien quasi vorgelesen, wie viele Stimmen die jetzt gebraucht hätten, damit sich da was verschiebt mit diesen ganzen Überhangmandaten und so, und Ausgleichsmandaten und diesem ganzen Kram, über Mandate gibt es ja nicht mehr, das heißt jetzt irgendwie Ausgleichsmandate oder so. Und das ist jetzt bei den größten Parteien, also bei CDU und SPD, war das gar nicht mal so viel, ne? Was da jetzt Da irgendwie. ging es teilweise um unter 1000 Stimmen Unterschied, Ja. wo dann einmal ein Direktmandat betroffen wäre. Da hat die Dame mit 802 Stimmen Vorsprung gewonnen. Warst du Dame? Auch Monika Nee, Grütter, es geht auch um Zweitstimmen. und bei der Zweitstimme ist es auch so, dass die SPD nur einige wenige Stimmen mehr hätte gebraucht, um einen weiteren Sitz im Bundestag zu bekommen über ein Mandat. Genau. Also es ist schon mathematisch in dem Bereich, wo man sagt, okay, unter 1000 Stimmen Abstand, das ist ja die Frage, ist es relevant oder ist es nicht relevant? Und in dem Ja, Fall es wäre ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ohne relevant. weiteres möglich gewesen. Ne? Also das ist jetzt wirklich nicht außerhalb des Bereiches des Machbaren. Und Der insofern. Chat und ich haben die Frage, betrifft das denn auch Bezirke, in denen die Linke ein Mandat gewonnen hat? Nee. Ja, das sagst du, Price, aber laut dem, was ich da gehört habe, ja, nämlich Friedrichshain-Kreuzberg ist auch betroffen. Ja, aber da ist der Abstand nicht so hoch, dass es da wieder im relevanten Bereich ist. Das hatte ich ja vorhin gesagt. Also da Okay. geht Das es hattest schon du schon um mal gesagt, ja, da waren die hier aber 300 anderer Stunden. Meinung. Wir haben das Ja, wenn explizit neu nochmal gewählt wird, dann nur in ausgeblendet. den Bereichen oder was? Ja, Oder überall? ich habe es so verstanden, dass wenn dann nur in diesen Bereichen neu gewählt wird, ja. Okay. Die Die Ja, also es geht haben. dann um Reinickendorf, Mitte, Pankow, Steglitz, Zehlendorf, Charlottenburg, Wilmersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg. In denen Ja. wird dann die Neuwahl stattfinden. Exklusive Neuwahl für Berliner. Ja, und in anderen Bezirken gab es wohl auch massive Probleme, aber halt nicht in dem Rahmen. Haben sie halt gemeint, dass es so ist wie jetzt. Also der Wahlleiter hat sich jetzt beschränkt auf die Sachen, wo es halt irgendwo noch in dem Bereich ist, wo man, ja, also wo es halt relativ wahrscheinlich ist, dass es halt wirklich eine Auswirkung haben könnte. Und ja, es ist schon mega krass auf jeden Fall. Und die Leute aus Berlin, die Landeswahlleitung jetzt für die Bundestagswahl war natürlich auch anwesend, haben auch ein paar sehr krasse Sachen da irgendwie rausgehauen. Das Heftigste fand ich, war die eine Dame, die meinte, ja, wir kennen ja diese Milieus und das Ergebnis ist ja jetzt so, wie das in diesen Milieus auch zu erwarten war. Und von daher ist es natürlich nicht anzunehmen, dass sich da jetzt irgendwas ändern würde, wenn das jetzt anders ist und so sinngemäß. Also sie hat auf jeden Fall in diesem Milieu-Ding irgendwie argumentiert. Da dachte ich mir schon so, ja geil, ne? Also Da brauchen wenn wir doch man eigentlich danach gar nicht geht, mehr wählen. braucht Da man nie fragen wir wieder einfach wählen, ja. Milieuexperten Ja, und genau. die schreiben uns dann auf, wer da die Sitze kriegt. Ja, wir kennen ja unser Milieu. Also, fand ich ganz schön krass. Das war die krasseste Aussage. Und auch nett war der eine Typ, der meinte, ja, das ist ja auch so schwer, dieses Papier. Er ist irgendwie vorgerechnet, wie ein Zettel wiegt so und so viel und dann mal so und so viel, weil sie ja davon gesprochen haben, dass sie die da irgendwie nur mit Rollkoffern irgendwie hin und her schubsen konnten oder so. Da dachte ich mir auch so, ja, ey, das muss doch irgendwie Organisiert möglich das halt sein. vernünftig, ihr Arschgeigen. Ja, und der Bundeswahlleiter, der war auch so drauf, dass er halt gesagt hat, ja, ist ja auch nicht zu erwarten, dass sich das in Zukunft ändert. Also, der war wirklich total resigniert und meinte so, ja, so wie jetzt die Aufarbeitung gelaufen ist, also auch wieder so sinngemäß, das ist kein wörtliches Zitat, aber ich habe es halt so verstanden. Er hat halt gesagt, ja, so wie es jetzt gelaufen ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass sich da überhaupt nichts ändert. Und er hat es auch aufgezählt, halt eben die vielen Sachen auch im Vorgang und so und dass viele abgesprungen wären, irgendwie wegen Corona-Regelungen und so, jetzt auch von den Wahlhelfern und so. Und lauter solche Sachen. Und er meinte so, also, ja, ist jetzt so und so, wie das jetzt gelaufen ist, die Aufarbeitung ist halt davon auszugehen, dass sich da keine Besserung einstellt. Und ja. Also es hat wohl auch ein paar Konsequenzen gegeben. Also von diesen Leuten, die da vorher verantwortlich sind, sind jetzt nicht mehr alle da, aber es sind auf jeden Fall noch welche da. Also von denen in Berlin. Und ja, der Bundeswahlleiter meint halt eben, das kann gut wieder so laufen. Also er wüsste jetzt nicht, warum das jetzt nicht sich wiederholen sollte. Also Also die Leute haben nicht irgendwie sich kleinlaut entschuldigt oder sowas nö, gar nicht, und überhaupt nicht. Besserung Also gelobigt die oder haben so. natürlich gemeint, dass da schon Dinge, Fehler halt passiert sind. Ne? Ist ja auch unbestreitbar. Aber dass da jetzt irgendwer gesagt hat, so, das darf sich auf gar keinen Fall wiederholen und wir tun jetzt irgendwie alles, was möglich ist oder weiß ich nicht was, das war jetzt nicht. Nee. Oder halt eben Im Gegenteil haben sie irgendwie. wahrscheinlich eher gemauert und so weiter, ne? Also die Politiker, die natürlich da waren, weil das war eine Anhörung im Bundestag und also die Abgeordneten haben natürlich schon häufig darauf hingewiesen, dass das natürlich absolut Gift ist, so für die Demokratie, dass man, dass so eine solche Pannen da irgendwie passieren. Aber jetzt die Leute, die da wirklich für verantwortlich sind aus Berlin, nö, die haben das nicht gebracht. Wie gesagt, also ich fand das ganz schön heftig, diesen Spruch von der einen mit diesem Milieu und dass man das doch wüsste. Und die hat noch so ein Beispiel gebracht. Dass woanders mal irgendwie aufgefallen ist, dass man die Stimmen vertauscht hatte, weil da halt irgendwie in so einer CDU-Hochburg oder so dann plötzlich die SPD irgendwie gewonnen hatte oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall so ein Ding halt. Und das war dann halt so deren Argument, dass das ja jetzt, weil es halt so geworden ist, wie sie halt denken würden, dass es halt wird, kann ja eigentlich nichts schiefgelaufen sein, so kann ja eigentlich nichts passiert sein. muss ja eigentlich alles okay sein, so auch wenn da jetzt halt viel doof gelaufen ist, kann das ja jetzt eigentlich nicht so ausschlaggebend sein, weil ja, Friede, Freude, Eierkuchen, unser Milieu ist intakt. Also. Ja, aber müssen die sich ja, wenn das 5,5 Stunden gedauert hat, ganz schnell in die Haare gehabt haben, ne? Das ist ja so Nö, nö, viel. nö, ist einfach so viel. Also, wie gesagt, die sind Okay. diese ganzen Sachen da durchgegangen. Alle Sachen, die irgendwie strittig waren, haben sie sich da angeschaut. Von den, also der erste Teil, irgendwie eine Stunde oder so, ist so eine Fragerunde gewesen erstmal, wo halt einfach die Abgeordneten so ein paar Fragen halt stellen konnten an die ganzen Leute, also die Berliner, an den Bundeswahlleiter und so weiter und so fort. Und dann gab es halt diesen ganzen längeren Bereich, wo sie halt diese strittigen Themen sich da mal angeschaut haben. Und dann gab es am Ende noch irgendwie 1,5 Stunden oder so, wo es um die Sache mit der Mandatsrelevanz halt eben nochmal gesondert ging. Und die sind da auch noch zu keinem Erkenntnis jetzt, also zu keinem Abschluss jetzt gekommen, weil wie man da sieht, steht da auch Verhandlungen zu. Ach so, nee, okay. Die Überschrift vorher war irgendwie kein Ergebnis erwartet bis zur Sommerpause oder irgendwie sowas. Haben sie wohl nochmal geändert. Ja, das war nämlich die eigentliche Überschrift. Ja, wie kommen Sie denn zu einem Ergebnis? Wie ist denn da der Weg überhaupt hin? Wird dann abgestimmt im Parlament oder was? Ja, Ja, genau. lustigerweise. Lustigerweise, ja, wirklich. Ja, Aber vorher wird es noch ist ja vom sinnvoll. Bundesverfassungsgericht verhandelt werden. Ach so, okay. Na, Immerhin. also es geht jetzt, dieser Wahlprüfungsausschuss, der da einberufen ist, der muss halt eine Empfehlung abgeben. Und entweder gibt er die Empfehlung ab, dass es Neuwahlen geben wird, was ja nicht so aussieht. Die werden wahrscheinlich sagen, es ist nicht von so starker Tragweite, dass es relevant ist. Da wäre ich mir Dann nicht so wird das sicher. Gericht Das darüber klang aber entscheiden und überhaupt nicht anhand, wie so. das Gericht entscheidet, wird dann die Abstimmung halt im Bundestag Das klang jetzt ausfallen. tatsächlich gar nicht so, dass sie das sagen werden. Also, das klang jetzt wirklich gar nicht so, dass sie Ja, das ich sagen habe werden. da, also ich meine, es ist halt wirklich teilweise Ermessenssache. Da. Ne, das ist halt Ermessenssache. Nimmt man es jetzt so genau oder nimmt man es nicht so genau? Aber das, was, wie ich das aufgenommen habe, die ganzen Einwürfe, es gab zum Beispiel einen Einwurf, dass gesagt wurde, ja, aber wenn wir die Wahl jetzt wiederholen, dann werden ja wahrscheinlich noch weniger Leute zur Wahl gehen und dann kann es ja sogar sein, dass da das Stimmverhältnis von Zweitwahlen gegenüber anderen Bundesländern beeinträchtigt wird und es dann weniger Überhangmandate im ganzen Bundestag geben wird. Also dass sogar neben einem zusätzlichen Überhangmandat und einem Berliner Direktmandat, was zur Debatte steht, noch weitere Abgeordnete davon betroffen sein könnten. Und das hat sich für mich so angehört wie, nee, wir wollen das nicht. Die wollen ja nicht ihre Bezüge irgendwie gefährden. Naja, Ja, stimmt. Also also. andererseits muss man ja sagen, ist ja doch schon, also das Verfassungsgericht hat zwar in letzter Zeit ziemlich gut mitgespielt, aber ob sie da dann so ohne weiteres noch mitspielen können, ist ja auch fraglich. Ne? Also vielleicht packt es den einen oder anderen ja doch an der Ehre. Toi, toi, toi. Bei unseren Politikern. Und ich Das finde auch, erklärt. aus Ja. erzieherischer Sicht sollte da auf jeden Fall was folgen, weil sonst heißt das ja so ungefähr, ja, macht doch, wie ihr wollt mit den Wahlen. Gibt ihr keine Konsequenzen, wenn ihr Unsinn macht. Viel Spaß. Ja, wie gesagt, das Verfassungsgericht das eher so eingeschätzt, dass das eben kernwichtig ist für die Demokratie, so ungefähr, wie die Wahlen ablaufen. Und eigentlich waren wir auch immer stolz drauf, dass das alles so schön ordentlich ist hier und so. Aber das ist ja dann völlig vorbei, sozusagen. Da muss ja das Verfassungsgericht eigentlich hochhalten. Aber Naja. unser Milieu. Ich bin kein Milieu. Ja, und hier gab es von Tichys Einblick auch ganz große Recherche von Apollo News. Das sind so konservative, irgendwie jungen Journalisten oder so. Die haben da recherchiert zu diesen ganzen Berliner Geschichten, irgendwelche Akten angefordert und so. Und jetzt haben halt mehrere Leute darüber berichtet, über das, was die da so alles ausgebuddelt haben. Und ja, die selten erwähnt. Also es hat wohl nur der Herr Schopelius von der Berliner Zeitung darauf verwiesen. Und der Argo-Nerd hat das auch rausgetwittert, dass die da guten Job gemacht haben. Und hier hatten sie dann auch, sieht man jetzt hier nicht in dem Archive, aber gibt ja noch Videos von den Herrschaften. Das sind hier die Leute von Apollo News. Ja, die haben jetzt da bei Twitter nochmal jeder so ein Video aufgenommen, wo sie so ein bisschen darüber reden. Und ja, feine Sache, würde ich mal sagen. Leute, die sich mit beschäftigen, mit dem Scheiß und das nicht einfach so lassen. Die sind natürlich auch auf einiges an Widerständen getroffen. Und dann haben sich dann da durchgekämpft, dass sie diese ganzen Unterlagen kopieren konnten und so weiter. Ja, definitiv. Also der Lute halt, ne, aus dem ehemals Abgeordnetenhaus, ehemals FDP, der hat ja auch ordentlich Alarm gemacht und alle möglichen Einsprüche eingelegt und so. Und der war ja auch der Meinung, dass das eigentlich ziemlich heftig ist, weil das lief ja in Berlin auch so, wie es ja jetzt auch im Bundestag läuft, dass die ja erstmal jetzt so die Rechtmäßigkeit halt festgestellt haben, die Arbeit aufgenommen haben. Und dann darf dann halt die nächste Regierung sich dann damit beschäftigen, das zu prüfen, ob das überhaupt alles richtig gelaufen ist. Und angeblich soll es da ja auch noch irgendwelche Verstorbenen gegeben haben, die halt ihre Unterlagen bekommen haben, die dann bei anderen Leuten gelandet sind und lauter solche Dinge. Also ist schon abenteuerlich, die ganze Sache. Aber sich ewig drüber aufregen, dass in Amerika alle blöd sind. Ja, ich meine, Und er hat auch hier. berichtet darüber, was da so teilweise drin stand in diesen Zetteln, die sie dann gemacht haben, wenn irgendwas daneben gegangen ist. Eben, dass sie mal eben 2 Stunden das Ladenlokal, das sag ich mal, zu hatten oder eben länger aufhaben müssen oder die Zettel falsch waren aus dem falschen Wahlbezirk und solche Sachen. Da wird es einem ja Angst und Bange, wenn man sowas liest. Also, Ja, ganz die haben denen auch komisch. teilweise gesagt, die sollen darauf abstimmen, auf den falschen Zetteln. Und hinterher war es dann natürlich dann doch falsch, weil geht ja nicht. Drückst die erstmal und so, ja. Tja, das ist Berlin. Vielleicht. Das ist Berlin. Und aus Berlin kommt auch die Taz, wissen die wenigsten. Hier ist ein Beitrag zum Selbstbestimmungsgesetz drin. Da waren einige Sätze, die ich unbedingt vorlesen muss, weil die echt großartig waren. Seltenst checken wir im Alltag jemandes biologisches Geschlecht. Wir ziehen höchstens Rückschlüsse darauf. Was uns eigentlich umtreibt, vom Ankleiden bis am Morgen, bis zu den politischen Debatten am Abend, ist das soziale Geschlecht. Gender. Deswegen trifft es die Sache nicht ganz, wenn über die anstehende Reform des Transsexuellengesetzes jetzt häufig gesagt wird, da würde Sex gegen Gender verhandelt. Niemand interessiert das Sex. Das biologische Geschlecht ist ein putziges Steckenpferd passionierter Hormonzähler*innen und Genitalbetrachter*innen. Lol. Was gerade politisch und rechtlich gegeneinander verhandelt wird, sind 2 Seiten von Gender. Das Innen und das Außen. Innen heißt die eigene Gewissheit, welchem Geschlecht ich angehöre, und Außen die Erfahrungen, Diskriminierungen und Privilegien, die mir im Patriarchat zukommen, weil man mir ein Geschlecht zuschreibt. Und dann sagen sie ja, dieses Selbstbestimmungsgesetz, die Ablösung des Transsexuellengesetzes, das sei ja nur praktisch das Innen. Und dann sagen einige, hallo, pardon, es gibt aber noch das Außen. Denn welche genderbasierten Erfahrungen eine Person im Laufe ihres Lebens macht und welchen patriarchalen Diskriminierungen sie ausgesetzt ist, entscheidet nach wie vor niemand selber. Schön wär's ja. Deshalb haben wir Gleichstellungspolitik, Antidiskriminierung und Cis-Frauenförderprogramme. Und die funktionieren nun mal oft nach der Formel Sex gleich Gender gleich Innen gleich Außen und dass man Menschen eben objektiv diesen Gruppen zuteilen kann. Das zu entkoppeln macht doch alles nun ja zu kompliziert, oder? Das ist ein Wo-kommen-wir-dahin-Reflex, aber es stimmt, wenn Geschlecht an einem Punkt im Recht diverser wird, entstehen anderswo Lücken, Bedarfe. Wie sind Trans- und Cis-Frauen gleichermaßen und doch differenziert zu schützen? Wo sind Trans- und Cis-Männer analog in die Pflichten zu nehmen und wo nicht? Also Frauen schützen, Männer in die Pflicht nehmen. Schreibt euch das auf, ich frage nachher. Welche objektiven Kriterien sind denkbar außer Genitalbeschau? Diese und andere Fragen werden uns Jahre oder Jahrzehnte beschäftigen. Ist das eine Drohung, Peter Weißenburger? Das ist nicht die Schuld von Transmenschen. Das war unausweichlich und überfällig. Nicht Transmenschen haben das Geschlecht kaputt gemacht. Es war von Anfang an verkorkst. Ja, es ist eben nicht ein Merkmal, es ist eben ein Set von Merkmalen, dass es so schwierig ist für diese Leute. Glauben die wirklich, dass so zum Beispiel die durchschnittliche hohe Stimme von Frauen, höhere Stimme von Frauen, dass das gesellschaftlich irgendwie, kleine Babys hören ihre Mutter höher sprechen und dann entscheiden sie sich, dass sie höher sprechen wollen, weil sie wie ihre Mutter klingen wollen oder was? Peter, guck doch mal eben im Säugetierreich. Da gibt es ganz klare Trennungen. Die einen kümmern sich um den Nachwuchs, der andere nicht. Und das ist verschieden unter den Spezies. Aber es gibt diese Unterschiede, die du wegdiskutieren willst. Und der Einzige, der dazu ein Genital sich anschauen muss, bist offensichtlich du, ganz einfach. Ja, und die normative Vorstellung dabei ist, es spielt auch eine Rolle, dass sie eben glauben, das wäre jetzt irgendwie ein Muss oder so. Dann sie sich doch irgendwie anders verhalten oder anders sein. Ja, hier haben wir einen Mann, der seinen Lebensunterhalt mit Witzen verdient, Ricky Gervais. Unvergessen sein Auftritt, was waren es die Golden Globes, glaube ich? Ja, Golden Globes, ja. Das ist mal unterschiedlich. Eine eingeschenkt hat. Und hier haben wir die Bewertung für sein neues Netflix-Special Supernature. In dem auch wieder einige ziemlich heftige Seitenhiebe drin sind. Ich habe nur Ausschnitte gesehen, Chris hat es ganz gesehen. Ja, also auch nur nach den Ausschnitten wusste ich, dass das nicht gut ankommen wird. Das ist aber schon ganz gut, auf jeden Fall. Bei den üblichen Medienwächtern halt. Aber weswegen wir uns das hier anschauen, ist, das ist die Seite Rotten Tomatoes. Da haben wir einmal auf der linken Seite das Tomatometer aus 7 professionellen kritischen Reviews. Da landet Ricky Gervais' neues Programm bei enttäuschenden 14%. Krass für einen Künstler, der ständig ausverkaufte Events hat und irgendwie eigentlich ganz gern gemocht wird und so. Aber vielleicht liegt es halt dran, dass die Journalisten die Witze nicht lustig fanden oder am Ende sich noch angegriffen gefühlt haben. It's punching down. Punching down. Das ist prollig. Und dagegen halt ein Audience, ein Publikumscore von 92%. Ja, das ist ja auch dieses Ding mit, was sie dann mal meinen, dass die Leute nach unten schlagen. Und das, da macht er auch einen Witz darüber, über das nach unten schlagen, der sehr lustig ist. Also. Ja, kann er das überhaupt? Immer so in der Beziehung, also. Warum werden denn jetzt von denen, diese Trans oder was auch immer, was er sich lustig gemacht hat, unten gesehen? Naja, wie denn sonst? Die sind mehrfach diskriminiert. Jahrzehntelang diskriminiert worden, haben wir doch gerade gelernt in dem Artikel. Diskriminiert sein heißt unten sein? Na klar. Okay. Ja, ich fand den auf jeden Fall ganz witzig. Ja. Oh, Sonic the Hedgehog hat nur 69% der zweite Teil. Wahnsinn. Wo ich extra ins Kino gehen muss. Ja, der Ricky. Ja, ein schönes Trans-Thema hier. Soldatin muss zurückhaltender tindern. Das Bild hier ist, ich sag jetzt mal, wenn man sich anguckt, es geht ja um die Person Anastasia Bierfang, Kommandeurin bei der Bundeswehr. Im Endeffekt eine Frau, die transitioned ist von einem Mann. Und wenn man sich ein Bild anguckt von der Person, dann würde man das auf den ersten Blick gar nicht mal sehen, dass das eine Dame ist. Also ist ganz böse, böse. Lustig, dass sie hier nur so ein Profilbild genommen haben, weil die ganze Sache ist relativ öffentlich. Der Name wird auch nicht in diesem Artikel hier erwähnt. Ja, aber was ist passiert? Ja, die Dame hat ein öffentliches Twitter-Profil und sucht da nach Betätigung. Und dort stand der Text spontan, lustvoll, Trans-Sternchen, offene Beziehung auf der Suche nach Sex, all genders welcome. Und da hat die Bundeswehr gesagt, gut, das entspricht nicht den Vorlagen für die ordnungsgemäße innere Führung und der Ruf der Bundeswehr könnte da Schaden beinehmen. Die Kommandeurin dürfte zwar grundrechtlich geschützt privat ein promiskuitives Sexualleben führen. Durch die Formulierung in ihrem Profil habe sie aber Zweifel an ihrer moralischen Integrität begründet. Außenstehenden würde der Eindruck vermittelt, dass sie sich selbst und ihre Geschlechtspartner zu reinen Sexobjekten reduziere. Dies wirke sich in der Öffentlichkeit negativ auf die Bewertung ihrer moralischen Integrität und den guten Ruf der Bundeswehr aus. Naja, so, das hat. So, also, sie riecht mal den Zeigefinger rausgeholt, oder? Naja, ich weiß nicht. Ja, jetzt kommen schon die Transfrauen und objektifizieren hier alle. Ja, das ist schon ganz viel. Ach, kann ich machen, was sie will, ich meine. Ja, mich triggert nur die Bezeichnung Gender. All Gender. Das triggert mich. Alles andere ist okay. Ja, also im Endeffekt, das Ganze wurde von manchen Leuten so herausstilisiert, ah ja, da wird einfach nur eine arme Transperson halt quasi, es geht nur darum, dass es eine Transperson ist und sonst würde das gar nicht passieren. Ne? War das ja eigentlich die gleiche Person, die vor ein paar Wochen gesagt hat, sie lässt es sich gerne in Darkrooms irgendwie hernehmen? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Habe ich jetzt aber nicht doch auch schon mal was. Ich glaube, das war wer anders tatsächlich. Okay, bei der Bundeswehr geht es ja hoch. Scheinbar, ja. Ja, das würde mich auch echt mal interessieren, wie das wäre, wenn das jetzt irgendwie so ein Typ wäre, der irgendwie meint, so, ja, hier, kommt alle her. Allein wegen seiner Misogynie nicht. Ich fertige euch alle ab. Kräfte. Ist doch klar, ja, frauenfeindlich. Also das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt festgesetzt, das geht so nicht. Ne? Insbesondere die Worte offene Beziehung auf der Suche nach Sex, all genders welcome. Das erweckt Zweifel an der erforderlichen charakterlichen Integrität. So. Ja, und also wir wissen, wir sind alle ausgeführt, das würde mich nochmal interessieren. Meine, genau, die Befehlskette der Gender muss genau eingehalten werden hier. Es ist doch so, dass wir alles akzeptieren heute, dass wir das alles möglich moralisch nicht mehr verurteilen oder sowas. Und das gehört ja dazu, die Transgeschichte. Haben die denn nie irgendwie ausführen mit der Moral oder so? Ne? Haben die nie irgendwie James Bond gesehen oder irgendwelche anderen Filme, wo halt Russen oder Chinesen genau zu solchen Leuten schicken, die dann ihre Agentinnen, die auf Sex und Erotik programmiert sind und die drehen sie dann rum und ruckzuck, haben wir einen Maulwurf in der Bundeswehr. Ja, ja, gefährlich, gefährlich. Also ich meine, ich würde auch... Ich meine, sagen wir mal so, dass sie generell Tinder benutzen dürfen und sowas, ist klar, aber genau wie du es gesagt hast, das ist ja, könnte ja ausgenutzt werden von irgendwelchen geheimdienstlichen Akteuren oder kriminellen Akteuren oder sonst wem. Ne? Deswegen, ja, hätte ich eher Bedenken, was das angeht, aber nee, der gute Ruf der Bundeswehr ist gefährdet. Ich halte es auch ein bisschen übertrieben dargestellt, so, aber hat halt alles seine Ordnung und ich meine, andere Bundeswehrsoldaten werden ja auch wegen ganz anderen Sachen quasi vor Gericht gestellt. Also ich habe geht es ja auch wiederum, dass sie das ändern soll und ein Verweis in ihrer Akte vermerkt wird. Also so. Ich habe auf der Straße schon Leute von der Bumswehr reden hören. Also so schnell geht es mit dem Respektverlust. Mhm. Ja, die Kommandeurin reagierte enttäuscht auf die Entscheidung. Sie wisse nach wie vor nicht, was an ihrer Darstellung missverständlich gewesen sein soll. Werde ich wohl durch meine Vorgesetzten prüfen lassen, ob das rechtmäßig ist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, da werden die sich freuen. Ey, ich will mein Tinder-Profil ändern. Guck mal drüber. Bitte gesetzt, noch ändern, ansonsten Freigabe. Ja, und hier haben wir den öffentlichen Rundfunk. Ihr erinnert euch sicherlich noch an letzte Woche, wo wir euch Becoming a Charlie vorgestellt haben. Das war die super Serie von ZDF Neo, wo ganz viel Gefühl drin steckt. Ich weiß noch, da war ich voll dahin. Wo sie das Thema Transsexualität angeblich sich damit befassen, aber was es halt war, ist Trenderei eigentlich, weil sie ja mit diesem, ich weiß nicht, bin ich ein Junge, bin ich ein Mädchen-Kram da irgendwie um die Ecke kam. Und aus meiner Sicht ist das Thema verfehlt. Also ich habe es die Woche gebinged, war super. Ich warte auf die zweite Staffel. Okay. Okay. Ja, ich glaube, jetzt zwinker einfach, wenn wir jemanden rufen, wenn ich nicht freisprechen kannst. Ja, auf jeden Fall haben wir hier Diana zu Löwen, eine Influencerin, die ich auch nur vom Namen her kenne. Und die schreibt hier: Werbung. Die eigene Geschlechtsidentität muss nicht immer eindeutig sein. Schaut bei Becoming Charlie vorbei in der ZDF-Mediathek. Da werdet ihr mit auf eine Reise nach Charlies Geschlechtsidentität genommen. Ja, nämlich bezahlt. Und das war nicht die einzige Influencerin. Es gab noch ein paar mehr, aber die Dame ist natürlich ziemlich bekannt. Aber und, ich meine, was soll der Satz bedeuten? Da werdet ihr mit auf die Reise nach Charlies Geschlechtsidentität. Wohin fährt dieser Zug? Nach Charlies Geschlechtsidentität. Oder was? Ja. Diana, haben die Löwen dich wieder ins Sprachzentrum gebissen? In die Utopie. Nach Utopia geradewegs. Dafür geben die unser Geld aus. Ja, dafür geben sie unser Geld aus. So ist es. Dafür, dass irgendwelche fettgefressenen Werbefiguren noch mehr Geld kriegen, die völlig unnötig sind und die genauso gut sich über ihren Patreon ernähren können. Da müssen wir nicht noch mit dem ZDF Geld hinterher schmeißen. Aber es ist euch ja völlig egal. Wir müssen den Gürtel enger schnallen. Übrigens, hier sind noch mal ein paar Millionen für Influencer. Super. Ja, weil sie ihre pseudopolitische Scheiße da irgendwie reinhauen. Ich denke, das sind auch die, das ist das, wofür wir die wie viel waren es, 50 Cent mehr bezahlen müssen. Ja? Also für solche für wichtigen Diana, Dinge, wie damit Diana halt irgendwie auch noch weiß, womit sie ihr x-tes Paar Schuhe bezahlen muss. Kann, soll. Tschüss, Charlie. FDP, eine Partei für Freiheit und kleinen Staat und Unabhängigkeit. Und hier ist der Mario Brandenburg von der FDP zu einem ganz wichtigen Thema. Heute ist Menstrual Hygiene Day. Es ist nicht hinzunehmen, dass Frauen mitschen und alle, die menstruieren, noch im Jahr 2022 wegen ihrer Periode stigmatisiert und benachteiligt werden. Die Geschlechtergerechtigkeit zu verbessern ist unser Ziel. Hashtag MHDay 2022. Hashtag Wir sind entschlossen. Darunter ist eine Grinsekatze. So wie der Kopf ist auf der Tiere, oder nicht? Eindeutig. Nee, okay. Ich glaube, dass der Mario das... Wir sind entschlossen, come on. Hashtag wir sind entschlossen. Ey, ich weiß, ich kann das nicht ernst. Aber guck doch mal da unten auf dem Poster, da steht. Ich weiß auch nicht, was er erreichen will damit. Ich meine, Periode stigmatisiert, wo gibt's denn sowas? Ja, das hat man ja vor Jahren schon hier. Da gab es ja mal diese Dame, Ebel hat die auf der Republika, war ja bei ihrem Talk, wo sie was von Marxismus geredet hat und Periodengerechtigkeit. Und zwei Jahre später hatten wir dann hier. Tamponsteuerreduzierung, den Krempel. Ja, genau, das ist aber doch erreicht. Genau, das ist erreicht, aber es reicht doch alles nicht. Wir müssen noch weiter behaupten, das ist alles problematisiert und stigmatisiert und das ist nur, weil die Gesellschaft Frauen hasst und tralala, dass alles, was aus dem Körper gelaufen kommt, jetzt bei den Leuten nicht unbedingt die große Entzückung auslöst. Ist natürlich egal, weil Frauen. Es ist natürlich nur schlimm bei den Frauen. Ich nehme das jedenfalls nicht ab, sorry. Aber ich nehme das nicht ab. Nee, das ist auch eine reine, das ist ja das Problem der FDP, dass da so viele Freeloader wie er dabei sind. Das Problem der FDP, das ist das Problem der Sau, die durchs Dorf getrieben wird und jeder Idiot musste auf den, meine ganze Social Media war komplett voll davon. Das ist nicht nur dieser Typ hier. Das waren die alle. Das waren die wirklich alle. Weil das ist wieder so, ja, hier ist was und das ist mit Frauen. Und dann schreit, ja, ihr hattet uns bei Frauen. Und dann wird wieder marschiert in eine Richtung. Und das ist mit, Es denkt keiner mal eine Minute drüber nach oder so, ob das überhaupt alles nötig ist oder so. Nein, das ist natürlich, es muss alles sein. Und dann hält er da groß sein komisches Bändchen hoch, die es da irgendwie dazu gab oder so. Seht auch, das ist da, wo die eine Seite irgendwie rot ist, so wie diese Sprechblasen und dieser Kram darunter. Das ist eine Marketingkampagne. Und das ist natürlich Politik heutzutage. Irgendwer macht eine beschissene Kampagne, die finden das alle super geil und laufen alle los in die Richtung. Es ist so ätzend. Ach, ja. Richtig gesagt. Also ich plane für in 4 Wochen den großen Ja, Wichstag. Ich möchte, dass die oder mir ist Steuern gesund. auf Küchenkrepp und Ähnliches gesenkt werden. Gute Idee. Und ich finde auch, dass das total Ja. ätzend ist, wenn man so stigmatisiert wird, nur weil man in der Öffentlichkeit masturbiert hat. Ich Ja, finde, da müssen wir unbedingt drüber reden, damit es sichtbarer wird. Und sich das niemand mehr kann scheuen muss, sich einfach mal auf der sichtbarer, Parkbank einen zu keulen, wenn er Lust drauf hat. ja. Nee, das ist aber strafrechtlich hier. Und was im Strafgesetzbuch steht, das geht alles, ja. Da will keiner was dran Mein aussetzen, Körper, außer meine Entscheidung. Ende sitzt sie da blutet und er sitzt daneben und holt sie runter. Oh mein ihm. Gott, was für ein furchtbares Ja, Bild. und beide sind zufrieden, Mammon. Das stimmt Warum natürlich. nicht auch mal die Utopie Beide sind denken? zufrieden. Nee, beide sind doch gar nicht zufrieden. Als ob ihr das so viel Spaß machen würde wie ihm. Ist doch auf. Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit. Oh Mann. Das ist eine echt krasse Kampagne. NRW Geschlechtergerechtigkeit. 2022. Geschlechtergerechtigkeit. Ganz Fuck, zwei. Das Slick-Eufi Geschlechtergerechtigkeit. Geschlechtergerechtigkeit. im Chat schlägt vor, dass man das C war Wix und Weg sagen können. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Hallo. Hallo. Ah, oh Hey, was ist Gott! jetzt los? Was ist das? Wie bist du denn hier Eine reingefunden? komische Stimme. Tja. Wie geht's? Na? Ja, wir machen uns schon Sorgen um dich. Ein wildes OPEX erscheint. Haben wir endlich ein Thema gefunden, was sich wieder hinter dem Ofen hervorlockt? Freut mich. Da Okay, komm ich so dann direkt jetzt rein, ja. sag du jetzt was zu Menstrual Hygiene Day. Ich meine, es ist eine blutige Angelegenheit. Was soll ich dazu sagen, Blutgerichte ja? Texas. Aber jetzt mal ganz abseits von dem Ganzen, was haben die irgendeine konkrete Forderung? Was weiß ich, Senkung der Mehrwertsteuer für Hygieneartikel oder sonst irgendwas? Nee, sie sind Ja, dabei entschlossen. reines ja, die haben auch eine konkrete Forderung. Die konkrete Forderung ist, Periodenprodukte müssen gleich komplett umsonst sein, zumindest für irgendwelche Leute in Bildungseinrichtungen und so weiter und so Ich glaube, fort. dann brauche ich die demnächst auch. Wegen der Gerechtigkeit. Wie ist das denn? Eben Ja, ich als wusste Mann könnte ich doch dann mir auch die kostenlosen holen eben, und dass ich die dann auch schicke dann ich die habe. ins Ausland und Ja. verkaufe die auf eBay Kleinanzeigen nach Österreich. Gute Idee. Ja, stimmt. Einem Gerechtigkeit. Mann dürfte man das ja nicht verwehren, weil wer sagt denn, dass ich keine Frau bin, im Ja, wer Zweifel? sagt, dass ich nicht menstruiere? Fragst du mich etwa nach meinem Gendergarten? Ja, Das auch, eben. genau. Das Dann heißt ja auch menstruieren, ja. gehen wir morgens schon in diese Oh. Ausgabestellen und nehmen alles mit, Menstruieren. was es da gibt. Dann werden Sie sehen, was Sie davon haben. Menstruieren. Kaum geht es darum, sich einen von der Palme zu schütteln, ist der OPEX da, merkt Ned Arunax im Chat an. Das ist absoluter Zufall, okay? Mossad hat mich einfach nur in mein Zimmer so abgeworfen, ja, und jetzt bin ich Er hier, hat hi. gesagt, geh mal wieder zu diesen komischen Gamergate-Neurichten da und guck mal, was die machen. Oh nein, schon wieder irgendeine Serie. Differenzen der Geschlechter in einer 8-teiligen Filmreihe. Oh Gott. Ich hoffe, die müssen wir nicht gucken. Ja, müssen wir nicht Die sie gucken, nicht aber anfassen. das ist hier, was hat Mama mitgebracht und wird hier gesponsert von Mandat. Also das ist irgendeine Okay, das kommt mal aus der anderen aus Richtung. der anderen Richtung, genau. Ja, eine Videoserie, die möchte möglichst, wie soll man sagen, sachlich sein, glaube ich. Und haben dementsprechend auch nicht irgendwelche Leute, die was vor sich hin blubbern, sondern Fachleute da, die fundiert und begründet ihre Thesen da darlegen. Das finde ich schon ganz interessant. Und zu jeder dieser Sendungen gibt es dann auch noch eine Diskussionsrunde, beziehungsweise eine Interviewrunde, ne, mit einem der Fachleute, die dann zu Wort gekommen sind. Ja, ich finde es sehenswert. Empfehlenswert. Ah, interessant. Ist vielleicht mal Futter für einen Sonderstream bei Gelegenheit. Der Sanakan hat noch vorgeschlagen, dass auf dem Tampon doch Werbung stehen könnte. Ich würde dann noch weitergehen. Ja. Ich würde so kleine Lautsprecher da einbauen und dann Wenn du deine Tage ausläufst und dann geht es dann rein. Die Super Salami heute bei Rewe für 2,900 Gramm. Gesponsert dann, oder wie? Ja. Von das Olaf's, ist wie bei Apps, weißt du? Ab und zu wird Werbung angewendet. Olaf's Reifencenter an der A2 Ausfahrt. Wir kaufen ein Auto.de. Guckt Becoming Charlie bei der ZDF Mediathek. Ja, genau. Ich weiß nicht, jetzt ob sie ein Mann oder eine Frau ist. Nur die Sum-Sum von Oprah Winfrey kann sprechen. Ne? Tja, ja, eine Kolumne vom Thomas Fischer, ehemaliger Richter, der immer ganz vernünftige Debattenbeiträge gibt. Ja. Das ist im Endeffekt einfach nur ein, kann man nicht anders sagen, einfach ein Rant über die Unsinnigkeit von der ganzen Angelegenheit der politischen Diskussion und dem Paragraphen 219a. Oh ja. Um dieses, worum geht es da eigentlich? Ne? Also Verbot, Aufhebung des Verbots der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch? Oder geht es um Interessen der Frauenstärken, Schutz des ungeborenen Kindes? Oder geht es einfach nur Paragraph 219a streichen? Das sind die Gesetzesanträge der diversen Fraktionen. Ja, konkret geht es ja Paragraph 219a, Strafgesetzbuch in seiner bis 2020 geltenden Fassung. Es wurde unter Strafe gestellt für die Durchführung von sogenannten Schwangerschaftsabbrüchen zwecks eigener Bereicherung, öffentlich oder in sinnwidriger Form zu werben. Und ist jetzt erstmal sowieso so einschränkend, dass davon nicht wirklich sehr viele Leute betroffen wären. So, also Ärzte, was das angeht, ja. Es geht im Endeffekt um eine verschwindend geringe Anzahl, ne, also 100. Ja, vor allen Dingen, er erklärt es halt wieder richtig gut, ne, also er ja, ist wirklich diese ganze Scheiße, die Leute darüber labern, ja. Und das ist ja wirklich auch wieder ohne Ausnahme nur die Talking Points gehört, abgeheftet unter absolute Wahrheit und dann rapapapapapapapapap mit dem Presslufthammer immer wieder jedem ins Hirn hämmern, bis man endlich da ist, wo man hin will. Es ist wirklich wieder so unterirdisch, diese ganze Geschichte. Und zum Glück gibt es den Fischer, der sich dann da wieder mal als Einziger dann traut, da mal öffentlich und auch der Einzige, dem man es erlaubt, das dann im Spiegel zu machen, sagt, dass es halt Schwachsinn ist, was die Leute erzählen, dass es überhaupt nicht stimmt, dass diese ganze Kacke immer nur, ja, es werden da halt Dinge wiederholt, Parolen wiederholt, falsche Tatsachen gemacht, es wird irgendwie erzählt, dass die Leute alle hier keine Infos kriegen und alle arm dran sind und so und sich alle fürchten müssen und er sagt halt eben, dass es im Endeffekt diese Kampagne ist, die dafür sorgt, dass die Leute da irgendwie für bekloppt verkauft werden. In der Ordnung steht es ja auch ganz explizit drin. Unter Strafe wird gestellt, wenn gleichzeitig über Abtreibung zu informiert wird und diese Leistung öffentlich anzubieten, also quasi aus eigenem finanziellen Interesse für eine angeblich bei ihnen besonders gute Abtreibung zu werben. Das ist verboten. Also Abtreibung mit Pommes oder was? Ja, ja, genau. Oder jeder kriegt einen Lolli. Ja, das ist halt dieses Ding. Also ich habe das ja nicht mehr gefunden. Abtreibung ist eine Gratis. Die Regelung verbiete es Ärzten, sachlich zu informieren, was einfach Blödsinn ist. Ja. Weil die sachliche Information ist ja gegeben. Die dürfen nur nicht schreiben, hier, bei uns gibt es die besten Abtreibungen. Ja, ich habe das ja nicht mehr gefunden. Ich habe danach gesucht. Irgendwer hat halt eben mal gesagt, diese eine Tante, die verurteilt wurde, die hätte irgendwie in angenehmer Atmosphäre oder sowas geschrieben. Mhm. Na, und das sind halt genau solche Sachen. Das ist halt eine werbliche Formulierung. Aha. Die bis zur Ermattung wiederholte Unsichtsbehauptung, das geltende Recht verhindere Informationen oder verbiete Ärzten, Frauen zu informieren, ist also schlicht falsch. Echter Unsinn ist daher die Behauptung, es bestehe, weil die Kombination von eigener Dienstleistung und öffentlicher Werbung nicht erlaubt ist, Rechtsunsicherheit für Ärztinnen und Ärzte. Es ist bis jetzt halt, wie gesagt, wirklich nur eine einzelne Person unter diesen ganzen Sachen verurteilt worden, hat sie auch gesagt, hier Christina Hähnel. Ne, sehr lustig ist, dass diese Dame jetzt auch in diesem Untersuchungsausschuss, der da zusammentritt, als Sachverständige geladen ist. Wo ist das? Es ist so ein langer Text, ich muss erstmal gucken, wo ich das Ja, Expertenanhörung, ne? Untersuchungsausschuss ist das ja nicht. Ist ja immer Nee, so, es wenn ist jetzt erst so ein eine Gesetz Anhörung. vorgestellt wird, dann wird das erstmal vorgestellt, erste Lesung, dann geht das in die, in den Ausschuss, in den zuständigen und da findet ja dann so eine Expertenanhörung statt. Und bei dieser Expertenanhörung ist auch diese Dame da benannt worden und der Fischer sagt halt eben, ja, dass die Fraktionen holen sich ihre Experten, die halt das erzählen, was sie da erzählt haben wollen. Und ja, aber ganz schön krass, das Schreibt er sind ja auch wir ganz klar. schon. Was bei solchen Anhörungen herauskommt, ist regelmäßig schon vorher klar. Denn die Sachverständigen werden auf Vorschlag der Fraktionen nach Parteiproporz geladen und tragen vorbereitete, mit den Fraktionen abgesprochene Statements vor, auf welche sich dann im Ausschussbericht jeweils diejenigen berufen, die ihren Sachverständigen vorgeschlagen haben. Moment. Hier stand auch irgendwo, ah ja, hier. Aus den im Internet veröffentlichten Texten der Stellungnahmen von diesen Sachverständigen ergibt sich, dass 6 der 9 Geladenen die Streichung von Paragraph 219a lebhaft befürworten, 3 sie ablehnen. Also ist schon klar, was da hinterher rauskommt. Und als Sachverständige ist auch die wegen Verstoßes gegen Paragraph 219a rechtskräftig verurteilte Ärztin Hähnel geladen. Im Übrigen 4 Verbände und 4 Universitätsprofessoren. Ja. Weder kann man. Also hier, es ist einfach eine Scheindiskussion, ja, weil es gibt radikale Positionen, die sich nie durchsetzen werden können. Und das ist ein absoluter Nebenkriegsschauplatz, mit Ja, dem das einfach werden wir nur dann mal politische sehen. Probleme Das rasseln sagt er ja wird. am Ende quasi auch, dass sich das zeigen wird, ob sich die nicht durchsetzen können. Weil er sagt zwar eigentlich, dass es nicht geht, aber scheint der Bewegung drin zu sein. So ist es ja auch. Die spielen ja nur auf Zeit und die wollen halt ihren 218 weghaben. Das ist das, worauf es hinausläuft. Und das sagt er ja im Endeffekt auch, zwar nicht mit diesen Worten, aber die Extremposition halt. Und das ist ja die, ne, also, die es da gibt. Und ja, also. Absolut korrekt, was der Fischer sagt. Und eigentlich auch offensichtlich muss man, ich meine, er ist ja ein richtiges, metaphorisch gesagtes Schwergewicht in der deutschen Rechtswissenschaft, aber das muss man noch nicht mal sein dafür, ne? Also man muss sich nur anschauen, was da passiert und über die Jahre, ja. Ja, Ja, aber aber ich habe, wenn man sich das so überlegt, dass irgendwie die immer so dranbleiben bei den Themen und immer wieder draufhauen, und gehen dann eben so nach dem Motto, wir brauchen nur Zeit oder dann eben das Ganze noch erweitern, wenn sie schon was gekriegt haben und so. Das macht dann irgendwie auch Kopfschmerzen. Ne? Und da habe ich das schon gesagt, das spaltet auch die Gesellschaft in Leute, die Kopfschmerzen machen und in welche die Kopfschmerzen davon kriegen. Ne? Also, das wollte ich nur mal als ja, die Metapher meisten aufgreifen. Leute halten das wahrscheinlich alles für richtig und so, bis sie dann irgendwann, bis es dann irgendwann halt zu spät ist, ne? Bis sie dann mal mit Ja, beim solchen Gendern Sachen ist es ja wirklich, eher so, dass die Leute das schon auch alle für falsch halten, ne? ja, bis die Leute dann halt mal an dem Ende davon sind, wo sie sich dann halt nicht dagegen wehren können, wo es sie dann wirklich mal selber betrifft. Und dann ist es halt zu spät, ne? Also. Ja. Ja, hier NTV berichtet über Mokrit. Ja, fand ich richtig krass. Also, du hast es mitgebracht, Mama, aber ich will direkt mal hier dazu, was da passiert ist. Ja, da treffen Nämlich. sich irgendwie vor seinen Konzerten irgendwie so Weiberhaufen, die dann irgendwelche Sachen brüllen oder so irgendwie. Ja, genau, ja, was. Wer dazu appelliert, dass in diesem Land die Unschuldsvermutung gilt, wird oftmals als Täterschützer diffamiert. Am 19. Mai tritt Mokric in Berlin in der Mercedes-Benz-Arena auf. Dafür protestieren etwa 100 Menschen. 100 Leute, 100 Leute, Eine was ist wütende los? Frau crasht seine Show. Mokric bleibt aber ruhig, überreicht ihr sein Mikro. Erst begrüßt sie ihn mit Hallo, lieber Luke. Dann bezeichnet sie ihn vor dem gesamten Publikum als Täter. Aber reingehen und Eintritt zahlen, Sie ne? ist sehr emotional. Mit bebender Stimme nennt sie Mokric einen Vergewaltiger und beschuldigt ihn, 10 Frauen vergewaltigt zu haben. Weil sie das so gehört hat. Und dann stimmt es natürlich. Na klar. Auch das Publikum wird von der jungen Frau an den Pranger gestellt. Ich kann es nicht fassen, dass ihr hier seid. Dass ihr so einen Menschen unterstützt. Warum gibt es Shows für Täter? Ihr Appell endet mit Es würde einem Ruf mich in die mal echt Menge, interessieren, der wie eine würde mich mal Drohung echt klingt. Wir interessieren, wenn werden man es ihm so feministisch. zurückzahlen. Ja, warum ruft sie das? Weil die alle pfeifen waren wahrscheinlich. Es würde mich echt interessieren, wenn man so Feministen gegenüber Anwälten setzt, die buchstäbliche Vergewaltiger verteidigen, weil das deren Job ist, so. Und dann halt einfach die Reaktion davon, damit sie einfach mal merken, so, was ist denn da los, Mann? Du kannst doch nicht einfach Unschuldsvermutung, wer da jemanden verteidigen will oder einfach nur die Unschuldsvermutung erstmal so invoziert, dann sagen, ja, das ist ein Täterschützer. Mann, was ist denn das? Warum? Mokrit sitzt in diesem Moment am Bühnenrand und hört der Frau geduldig zu, lässt sie ausreden. Schließlich entgegnet er auf ihre Vorwürfe, ich finde das legitim, wir sind in einem freien Land, jeder darf das sagen, was er möchte. Also normalerweise hören wir immer, ja, Redefreiheit, die Leute sollen sagen, was sie wollen, was ist mit Verleumdung, was ist damit, üble Nachrede, das ist aber nicht gut, Beleidigung, das geht aber nicht. Ganz egal, ich sehe das auch nicht, im Spiegel hat er ja dann auch die weitere Berichterstattung so untersagen lassen oder so, ne? Wir haben hier Meinungsfreiheit, nicht Redefreiheit, Aber ist schon noch, wie er da reagiert, ist schon noch speziell. So. Klar, dass er jetzt nicht auf aggressiv macht oder so. Ja, im Endeffekt kann er da nur verlieren, natürlich. Ne? Das ist schon so, richtig. Ja. Aber ja, also ich hätt ja nicht das Mikrofon gegeben. Ich hätte einfach gesagt, das ist hier meine Show. Schreib deinen Krempel bei Twitter, vielleicht lese ich es mir durch. Oder ich hätte ihr gesagt, sie soll das, was sie zu sagen hat, auf die Webseite einsetzen. Oder Ricky Gervais, der auch irgendwas gemacht hat, er hat irgendwie gesagt, ja, dann, wenn sie hier dann was auszusetzen haben, dann schreiben sie es auf den Zettel, geben sie es an der Rezeption ab und ich wische mir dann den Arsch damit ab, hat er gesagt. Und das ist aus meiner Sicht auch das Richtige. Oder er hat gesagt, ich nehme es dann mit nach Hause und wische mir den Arsch damit ab, irgendwie so war die Formulierung. Aber grundsätzlich ist es schon ganz toll, dann können eben Leute sehen, dass es auch solche Menschen gibt und dass sie halt nicht einfach Strohmänner sind, also diese Feministen da. Ja, und apropos Strohmänner und Diskussionen und so, hier haben wir Zapp, das Medienmagazin, Amber Heard versus Johnny Depp verurteilt auf TikTok. Da sehen wir direkt wieder. Das ist für bescheuerte Narrative spinnen. Ne? Natürlich, ja, direkt wieder auf dem Narrativ drauf ist, dass die sozialen Medien, die sorgen dafür, dass es alles so unfair ist. Die arme Frau wird verurteilt, obwohl wir doch wissen, Frauen sind Opfer. Ich habe am Anfang statt TikTok Kika gelesen. Jetzt wird auch gepasst. Ja, und das ist halt eben hier dieser ganze Bericht von denen. Die interviewen hier irgendwelche nichts wissenden Influencer, die irgendwelche Witzvideos darüber machen und dann so, ja, aber ist das nicht auch blöd, dass sie sich darüber lustig machen? Ja, ist schon blöd auch, ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber so funktioniert es nochmal. Dann haben sie hier eine Aktivistin, die sich als selber Opfer von sexualisierter Gewalt oder wie sie das da wieder nennen, bezeichnet, und bei der habe ich ja aufgehorcht, vor allen Dingen bei dieser Formulierung, man müsste den Leuten mal beibringen, wo die Grenzen sind, wo irgendwie das zu weit gehen anfängt oder so. Und wenn ich sowas schon wieder höre, also da schlagen bei mir sämtliche Alarmglocken an. Irgendwelche Superschlauen, die irgendwie meinen, andere Leute hätten keine Ahnung, was man irgendwie mit ihnen machen kann und darf oder so, und die müssten da jetzt irgendwie das den Leuten mal erklären, damit diese ganzen blöden Leute das alle mal lernen oder so. Also geht's noch? Ja, ist schon wieder richtiger Zap-Beitrag auf jeden Fall. Und am Ende, das Ende kann ich ja vielleicht nochmal vorspielen, wenn sie dann ihr Fazit hier bringen. Weil das, ja, ist halt. Mich lässt das Ganze jetzt etwas ratlos zurück, aber vielleicht ist das auch gerade gut so. Ich kann auf der einen Seite alle verstehen, die gerade sagen, Kameras ausschalten, diese krasse Öffentlichkeit, die bringt nichts Gutes mit sich, außer Vorverurteilungen in den sozialen Medien. Aber ich verstehe andersrum auch Jasmins Wunsch, zu sagen, hey, dieser Prozess, der bringt gerade ganz viel Öffentlichkeit für ein wichtiges Thema, nämlich häusliche Gewalt. Aber haben wir in den sozialen Medien schon den richtigen Weg gefunden, darüber zu sprechen, ganz ohne Vorverurteilung? Und wieder vorschreiben, wie man redet oder so, ne? Ja. Richtig. Das ist irgendwie ein Kreisschluss gewesen. Sie hat gesagt, dass die öffentlichen Medien Vorverurteilung betreiben und dann fragt sie, ob Vorverurteilung von Medien okay ist. So. Ja, es hat gar nichts zu tun mit dem Inhalt von den Sachen, und wenn man sich damit irgendwie beschäftigt hätte, mehr als, die hat ihm ja was vorgeworfen und jetzt gibt es da so einen Prozess. Und oh mein Gott, die Leute schlagen sich auf die Seite von Johnny Depp, das kann ja wohl nicht angehen. Na, das ist dieser Zapp-Beitrag hier. Und ja, sexualisierte Gewalt, wir müssen uns drum kümmern, weil es doch schlecht ist. Kann ja keiner behaupten, dass das gut wäre. Ja, behauptet auch keiner. Was die Leute behaupten, ist, dass ihr. Ach so, jetzt bin ich ja schon zum nächsten Video gefloppt, oder wie? Ja, also. Schon wieder total unterirdisch, ne? Und mich lässt das jetzt ratlos zurück, ja. Es würde vielleicht mal helfen, wenn ihr nicht mit eurem Fazit, was ihr da hinterher kriegen wollt, anfangt und dann euren Beitrag da irgendwie drüber strickt, weil so wirkt das nämlich auf mich. Sondern wenn ihr vielleicht einfach mal die Leute, die da der Meinung sind, dass hier der Depp da der Geschädigte ist, vielleicht die mal fragt, wie sie darauf kommen, ob die da vielleicht einen Grund zu haben oder ob der Grund einfach nur ist, oh, ich habe ein lustiges TikTok-Video gesehen und die haben mal gehört, verhält sich irgendwie blöd. Und Die da habe ich hätten mich halt drüber schon lustig gemacht. so einen Beitrag machen können, bei dem sie verschiedene Positionen die Leute dahinter halt befragen, so online, auf TikTok gern, keine Ahnung, in den Kommentaren so. Und dann einfach rausfinden, welche Argumente für welche Seite sind. Aber nö. Ja, und Frau Kracher, die marxistische Feministin, sagt, der Artikel formuliert es sehr gut. Der Prozess gegen Hurt ist eine Form von Revenge-Porn. Oh Gott. An dem ist nicht nur Depp, sondern seine Armee an Stans beteiligt, um Hurt dafür zu bestrafen, den Namen eines geliebten Schauspielers in den Dreck gezogen zu haben. Das ist Misogynie, Ja, Frauenhass, so wie die Leute sich Frauenhass. gegen die Harvey Weinstein-Mädels und gegen Kevin Spaceys Ankläger und so gewendet haben. Es war. Ja. Also Wie, sind wie, jetzt die wie. ganzen, sind jetzt die ganzen Ex-Frauen von Johnny Depp, die hingehen und in Interviews ganz klar sagen vor Gericht, dass er sie nicht misshandelt hat, sind das auch irgendwie Stans? Ja, Haben die Misogynie. internalisierten Frauenhass? Internalisierte Der internalisierte Frauenhass Misogynie. halt. Das sind die Führer Aber der Armee der was ich Stans. nicht so ganz verstehe, ist, warum ist das Revenge-Porn? Ich dachte immer, Revenge-Porn ist, wenn man irgendwie pornografische Aufnahmen von der Person veröffentlicht, irgendwie ohne Ist halt ihre. pornografisch im übertragenen Sinne, weil pornografisch in dem Sinn sowas ist wie hier irgendwas Persönliches, Personen Privates, so unter offenlegen. Geheimhaltung, aber der ganze Prozess wird öffentlich übertragen und deswegen heißt es so Revenge-Porn, so. Es ist einfach ein Wortsalat, okay, ohne Dressing, ohne Ach, es Salz. ist ja auch von der Kracher. Warum frage ich überhaupt nach Sinn? Ich würde außerdem argumentieren, dass die Mimifizierung des Prozesses die Analysen in Anführungsstrichen von Hurts Körpersprache in Klammern, das ist so lächerlich und projektiv einfach so reizvoll ist, weil sich die Fans als Teil von Depps nächsten großen Projekt fühlen können. Ja, Hallo, Veronika, bist absolut du natürlich. bescheuert? Also, Sein ich habe letzter gerade Hit ist Jahre Gummidiot-Ironie her. jetzt Ja, wie kommt gegeben. das wohl? Wie kommt das wohl, dass er überall entlassen wurde bei den ganzen Sachen? Ja. Ist das vielleicht, weil Leute wie du die ganze Zeit fordern, dass wir, sobald eine Frau irgendwen wegen irgendwas ankreidet, noch nicht mal den Namen von dem nennt, aber sich darauf verlässt, dass die Leute das schon eins und eins zusammenzählen, dann sofort das Leben von den Leuten ruinieren, außerhalb von irgendwelchen Gerichten und Gesetzen und allem, einfach weil euch das so in Kram passt? Ihr seid doch die, die immer so schlau sind über irgendwelche Machtverhältnisse und solche Geschichten. Ja, aber da ist es richtig, ne? Da muss es genauso laufen. Ja, so ein Kachelmann, den kann man nicht mit der Unschuldsvermutung davonkommen lassen. Und auch wenn der rechtskräftig irgendwie von den Vorwürfen befreit worden ist, kann man den nicht in Ruhe lassen. Das ist was ganz anderes. Aber hier ist es natürlich, Fans können sich gemeinsam im Hass auf Hurt mit ihrem Idol oder Lustobjekt identifizieren und ihm nahe sein. Es lässt tief blicken, Veronika, ganz ehrlich. Wenn das Ja. dein Glaube ist, warum die Menschen auf Johnny Depps Seite sind in dem Prozess, dann wirst du ein ganz schreckliches Erwachen haben. Ja, so Weil ein die Arsch. Menschen Ich sind hier, nämlich sein auf letzter seiner Hit ist Seite, Jahre her, ja. weil er sie Weil dann er gequält gequält hat. wird oder wurde. So ein simpel gestricktes Bild. dass diese Nähe darüber geschaffen wird, das Leben einer Frau systematisch zu ruinieren. Ja, die ja auch niemanden sieht. Diese Frau hat versucht, Johnny Depps Leben systematisch zu ruinieren. Das, was ihr jetzt widerfährt, könnte man in dieser Form als Karma bezeichnen. Und außerdem ruinieren die Menschen ja nicht ihr Leben. Die äußern sich auf sozialen Medien über den Prozess. Ich glaube nicht, dass Frau Hört auch nur in die Nähe von den Tweets von uns Pöbel kommt, die wir vielleicht darüber verfassen. Also das Leben systematisch zu ruinieren, Veronika, nee. Ja, das Spektakel machen so Leute wie die Kracher eben, ne? Das ist gar nicht nötig unbedingt. Das wird in einem misogynen System wohlwollend in Kauf genommen. Ja, natürlich. Da sitzt irgendwo der große patriarchale Kontrolleur und sagt, was, Depp gegen Hurt, ja, Stempel drunter, wird in Kauf genommen. Ja, deswegen steht der Alice hier, den ich letzte Woche hier gezeigt hatte, Greg Alice hieß er, glaube ich, der hat ja lang und breit diese ganzen Taktiken da beschrieben, wie die Leute aus ihren Häusern rausgezogen werden, hier die Väter mit irgendwelchen Anschuldigungen und dass man dann von heute auf morgen da in dem Zugzwang ist, seine Unschuld zu beweisen, obwohl das eigentlich so nicht sein sollte, aber in diesem einen Fall ist es dann so und da das ganze, die ganze Existenz von einem Tag auf den anderen vom Scherbenhaufen steht und alles, ja, wegen diesem misogynen System, ne, was Frauen hasst. Also es könnte gar nicht weiter entfernt sein von der Realität. Sie lebt doch davon, dass sie solche verdrehten Narrative bildet. Dann bist du davon, dafür eingeladen, warum Deutschlandfunk. Keiner hat sie dazu gezwungen, solche Tweets zu schreiben zu dem Fall. Die haut da so Hot Takes raus, die dann irgendwie in einem Monat einfach reifen wie Milch, Mann. Ja, Team Gina Lisa. Es gibt hier noch. Warum wollen diese Feministen überhaupt irgendwie potenziell toxische oder wirklich toxische Frauen verteidigen? Einfach nur, weil es heißt, Frauen, Alter, Vagina und Titten, ab geht's, wir sind Geschwister. Es gibt hier noch eine andere marxistische Feministin namens Julia Schramm. Und ihr werdet es nicht glauben, die sieht das komplett anders. Hat hier nämlich einen Blogbeitrag geschrieben und ja, die hat sich nämlich mit den Tatsachen beschäftigt. Und Wunder um Wunder, sie kann das verstehen, warum die Leute sich nicht auf die Seite von der Hurt einfach schlagen. Ja, sie hat sich das richtig reingezogen, ne? Sie berichtet richtig von den Inhalten und so weiter. Ja. Da hat man ja von der Kracher nichts von. Sie hat sich auf nichts Bezug genommen, sozusagen, was da mit dem Prozess passiert ist. Ja, doch an der Stelle wieder. Ne? Ich nenne die Schramm nicht eine Marxistin, um sie jetzt zu beleidigen, sondern weil sie sich ja selber so bezeichnet. Und die kommt ja auch aus dem Amadeo-Antonio-Dunstkreis und so. Aber ich denke, also sie sagt ja sogar am Anfang, war sie eher auf Hertz Seite, so nach dem Motto Gerechtigkeit für Frauen, na klar und so, aber wo schreibt sie das? Also sie sagt, all diese Sätze, die Hurt sagt, die kannte sie, also die kamen mir bekannt vor und solche Sachen. Und das geht mir ja ähnlich. Nachdem ich die Hurt hab reden sehen und wie sie sich verteidigt, habe ich mir auch gedacht, ach du Scheiße. Ich lese, höre die Aufnahmen, lese weiter, gucke Videos aus dem Gerichtsverfahren, über das Gerichtsverfahren, lese weiter und mit jedem Mal kommt die Erkenntnis mehr und mehr, dass Amber Hurt vielleicht wirklich eine tiefsitzende Persönlichkeitsstörung hat. Jede Erfahrung, die ich mit Narzissmus und Histrionismus gemacht habe, reflektiert sich in ihrem Verhalten. Die verbale Abwertung und völlig übertriebene Ausschmückung selbst trivialer Ereignisse, die Art und Weise, allen anderen die Schuld zu geben und Lügen zu unterstellen, sich selbst dabei konsequent als unschuldig, sympathisch, makellos zu zeichnen, die blinde Wut, wenn sie mit Fakten konfrontiert wird, das Ausweichen von konkreten Fragen, das Massieren der Wahrheit, das offensichtliche Verdrehen von Fakten. Da ist jemand, der hat vielleicht selber schon so eine Erfahrung gemacht und versteht das deswegen. Ich finde es schade, dass es so viel braucht eigentlich, bis man mal über seine Glaubenssätze nachdenkt. War vielleicht selber mal so drauf, ne? Weiß man nicht, das will ich auch gar nicht. Will ich gar nicht. Das glaube ich nicht, dass so jemand, wenn die selber so drauf wäre, glaube ich nicht, dass die so diese Selbstreflexion hat. Das glaube ich nicht. Stehen wir den Leuten zu, dass sie sich entwickeln. Ja. Also, vielleicht ist das ja. Weil ich glaube, einer von den Sachen, die du halt, wenn du von was betroffen bist, ist ja gerade, dass du das selber nicht so einsiehst. Weil ansonsten glaube ich auch nicht, dass die Hört sich da dieser Psychologin von Depps Anwälten da unterzogen hätte und so. Ich hätte, die hat sich gedacht, dass das schon alles prima laufen wird, so. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass man nicht so selbstreflektiert da wäre, wenn man da selber so drauf wäre. Ich meine, das ist doch die Schramm, dass die da... Ja, es ist mir schon klar, dass du die Schramm meinst. Deswegen meine ich ja, dass sie da nicht selber so drauf sein wird. Also... Einen Satz in dem Artikel, der hat dann mein Bild wieder etwas getrübt. Das war der Satz, aber auch Monty Python, ein Meilenstein popkultureller Erinnerung, die in vielen Teilen aus einer heutigen Brille unglaublich erscheint, in der Art und Weise, wie über Frauen und auch sexualisierte Gewalt gewitzelt wird. Oh, schade. Ja, und sie reden natürlich auch von Patriarchat und dass ja natürlich diese schlechten Vorurteile und so, dass die Männer... da irgendwie immer hart sein müssen oder so. Also klar, dass sie da immer noch den Krempel da drin hat, aber es geht ja jetzt auch um die Sache und dass man halt eben merkt, dass das halt eben, das ist nicht nur ein Reflex, dass man sich hinter den Depp stellt. Das ist die logische Konsequenz, wenn man sich mit den Sachen wirklich beschäftigt hat. Sie schreibt hier liberale Feministinnen, aber das finde ich ein Witz. Also ja, das geht auch gar nicht. Radikale Feministinnen schreiben, radikale Feministinnen in Verteidigung von Hurt gehen währenddessen so weit, dass jedes Einfordern von Beweisen für körperliche Gewalt frauenfeindlich, dass das Belegen von Lügen, und es sind sehr, sehr, sehr, sehr viele Lügen von Hurt, die widerlegt worden sind, Gewalt. Und die Anerkennung, dass ein alternder Hollywood-Star mit Drogenproblemen das Opfer häuslicher Gewalt geworden sein kann, Ausdruck fehlenden Selbstwertgefühls sei. Die angeblich neue Freundin von Amber Heard, die Journalistin Eve Barlow, ging soweit, allen Frauen, die Johnny Depp glauben, in einer erstaunlichen Anzahl Frauen, die selbst Überlebende häuslicher Gewalt sind, zu unterstellen, sie seien neidisch auf Amber Heard und ihre Schönheit. Geil. Ja, aber es sind ja keine liberalen Feministen, das ist deine marxistische Freundin Veronika Kracher, die meint, dass wir alles Frauen hassen. Ja. Und sie macht sogar so eine Art Verbindung zu dem, was ich immer sage, mit dem Too Female to Fail. Sie sagt halt, sie nennt es Protecting Me Too at all costs. Also, dass man halt Frau Hurt nicht stürzen lassen kann, weil das Me Too beschädigen würde. Ja, aber das zeigt ja auch nur, dass die Selbstreinigung funktioniert. Ne? Natürlich ist MeToo eine wichtige Sache gewesen und dass so Leute wie der Weinstein ihre Wichsgriffe nicht mehr an junge Frauen kriegen in der Machtposition, finde ich völlig in Ordnung. Aber natürlich, und davor haben wir gewarnt, gab es Missbrauch und wurde vorher schon gesagt, es würde Missbrauch geben. Und eine solche Gegenentwicklung ist ja nur gut eigentlich. Das zeigt auf, dass halt dieses MeToo-Ding zwar positive Auswirkungen hatte, aber halt auch eindeutig auch negative Auswirkungen. Und das zeigt vielleicht auch, ordnet das vielleicht auch für den Mainstream und die Normies ein bisschen besser ein. Was heißt negative Auswirkungen? Ich meine, wenn da ein Täter, eine Täterin in dem Fall angeklagt wird und irgendwie Probleme bekommt entsprechend, nee, ich sagen, negativ meine ich jetzt aus Sicht der feministischen Kampagne sozusagen, dass MeToo beschädigt wird durch ein halt durch die Sympathie für Johnny Depp. Mhm. Es ist herzzerreißend, als Johnny Depp final im Zeugenstand sitzt und beschreibt, was der Missbrauch, was die Anschuldigungen und Lügen mit ihm getan haben. Amber Heard sitzt währenddessen im Gerichtssaal und lacht. Es ist verstörend zu sehen, wie sie auf emotionale Intensität reagiert. Es bricht mir das Herz, denn sie hat offenbar ihre eigenen Traumata aus Kindheit und Teenagerjahren nicht verarbeitet. Wer in diesem Moment nicht erkennt, dass Depp hier das Opfer geworden ist, hat kein Interesse an Opfern von Missbrauch. Oder um es mit Ambers Worten zu sagen... Grow the fuck up. Ja, also ja, fand Frau Schramm, das hätte ich nicht erwartet. Muss ich meinen Hut ziehen. Guter Artikel. Also, bis auf die Monty Python-Geschichte sind da eigentlich nur das gute Patriarchat, Sätze. Ja. Ne? Ja, und das hat sie auch bei Twitter verteilt, ihren Beitrag, und dann gab es hier von einem Blue Checkmark eine Antwort, die da lautet: dass du als Person, die sich doch mit dem Internet auskennt, die massive rechte Desinformationskampagne, die um diesen Fall herum aufgezogen wurde. Und die extreme Parallele zu Gamergate nicht wahrnimmst, finde ich ehrlich gesagt erstaunlich. Ja. Welche Parallele jetzt? Welche Parallele, genau. Ja, die Parallele, das Frauenhass. Ja, Frauenhass, ja, genau. Immer geht gleich Frauenhass. Frauenhass. Immer hört gleich Frauenhass. Ja gut, ich meine, falls der Falsche unseren Beitrag von eben hört, wird sie sofort einen Artikel kriegen, dass sie Beifall aus der falschen Ecke gekriegt hat. Kannst du aber davon ausgehen. Die Berit Glanz ist übrigens eine Autorin und eine Literaturwissenschaftlerin. Okay. Ach so, ja. Stand das hier irgendwo? Ich habe nachgeguckt im Netz. Writer of Novels and Poetry. Aber die spricht auch gerne gibt gerne Talks und so, kannst du sie buchen. Ja, fantastisch. Manchmal ist sie sogar auf TikTok zu finden. Frauenhass ist für Frauen hassen, oder? Extreme Parallelen zu Gamergate. Wie ja. Frauenharz. Ich dachte, die kriegen alle das gleiche Geld. Ja, lustigerweise, diese extremen Parallelen, wenn man das so nimmt, dass... Naja, bei Gamergate war es auch ein alternder Filmstar, der... das Wort geprägt hat, erinnere ich dran. Ja, eine das Parallele, die ich sehe, ist halt, wie gewisse Aktivisten das für sich vereinnahmen wollen und halt auch die Sache total übertreiben. Aber halt, schlechte Behandlung eines Mannes durch eine Partnerin, Ex-Partnerin, gab es bei Gamergate auch. Aber natürlich nicht so wie die Leute, also vor Gamergate, als Auslösung von Gamergate natürlich. Insofern, aber das. Würde ich nicht sagen, der Auslöser war die Artikel, die Vorgeschichte, die Overtüre sozusagen. Ja, die Artikel waren ja wiederum, wurden ja wiederum auch mit ausgelöst durch die Geschichte von Sofair. Je nachdem, aber was auf jeden Fall klar ist, ist, dass dieselbe Taktik angewendet wird. Haben wir ja letzte Woche in den Artikeln gesehen. Wer halt hier zu sehr auf Depps Seite ist, ist praktisch schon bei der AfD oder. Gleich bei den Identitären und oder noch schlimmer bei Gamergate, ja. Oder, ja, das ist ja der Weg, auf dem die da hingehen. Gamergate ist der Weg. Alle radikalisiert, deswegen sind wir ja auch so radikalisiert. Die massive rechte Desinformationskampagne. Mädchen, die Leute können ungefiltert sich das angucken. Wo ist denn da eine Desinformationskampagne? Ja. Nur die ganz Schlauen können die Desinformationskampagne sehen. Ach so, die Desinformationskampagne ist eine Folge von Rick und Morty. Jetzt habe ich es verstanden. Bist du etwa dumm oder warum kannst du die Desinformationskampagne nicht sehen? Hey, bist du dumm? Aber die ist so gut, die Desinformationskampagne, dass sogar von zwei marxistischen Feministen nur eine drauf reinfällt. Die Desinformationskampagne hat jetzt 2 Stunden Zeit, sich Fragen zu überlegen. Und dann kommt die mit so 2 Scheißfragen hier. Ja, da kommen wir auch gleich noch zu. Ja, und hier haben wir Frau Faeser, unsere Innenministerin. Das ist alles in Ordnung in Deutschland, wenn wir so Sachen hören von einer Innenministerin wie, wenn Frauen vom Partner oder Ex getötet werden, nach wessen Einschätzung. Darf es keine Verharmlosung geben? Das sind Morde, Ausrufezeichen. Wir müssen das als Femizide benennen. Da werden Frauen umgebracht, weil sie Frauen sind, entscheidet Nancy Faeser. Dass wir da ein Problem haben, muss sich der Staat eingestehen und handeln. Dinge tun. Unsere Ideologie auf 130 drehen. Und jetzt haben wir hier einen Herrn Mansour, der sagt... Bitte auch ihren Morde beim Namen nennen. Solche Morde als Femizid zu bezeichnen, blendet die kulturellen, religiösen und familiären Besonderheiten solcher Taten aus. Auch Männer werden Opfer von ihren Morden, was absolut stimmt und auch immer ausgeblendet wird. Wir hatten, glaube ich, mal diese Liste, dass es da auch die homosexuellen Männer gibt, mehrere. Ja, und es gibt ja auch die Partner der Frauen, die nicht selten, wenn dann zum Beispiel eine Frau sich halt einen deutschen Partner sucht, dass der bedroht und auch angegriffen wird von der Familie. Das passiert ja auch oft genug. Das jetzt hier als Femizid abzubügeln, direkt, ist einfach nur Wortmagie, um halt mit den Ehrenmorden nichts zu tun haben zu müssen. Weil das ist ja auch ein ganz rassistischer Begriff und so weiter und so fort. Und zu sagen, dass es halt nur um Männlichkeit geht. Das ist ja auch das. Ne? Es geht halt nur um Männlichkeit und schlechte Männlichkeit und es hat alles überhaupt nichts mit, wie der Mansur halt eben sagt, den kulturellen, religiösen und familiären Besonderheiten zu tun, sondern es ist ja nur Mansur. Männlichkeit. Und auch da wieder, ne? Wir hatten hier schon so viele Quellen, auch zu diesem Thema, wo beleuchtet wurde, dass auch in diesen Familien bei solchen Ehrenmorden zwar die Männer die Ausführenden in den meisten Fällen sind, aber die Anstifter jetzt ideologisch gesehen und Anheizer und so, ne, das ist definitiv nicht nur auf die Männer beschränkt. Also wir hatten hier schon einige Artikel, dass in irgendwelchen solchen Familien, wo es so einen Ehrenmord gegeben hat, da die Frauen das angeleiert haben und darauf gepocht haben, dass das passiert. Ne? Das darf man auch nicht vernachlässigen. Und das würden sie ja mit ihrem Ex-Partner und Femizide und bla bla da auch drin verdrehen. Und zu diesem ganzen Frauenmord-Ding hatten wir vor 2-3 Jahren mal diesen Artikel aus der Zeit, wo sie sich von einem Jahr die Sachen da alle mal hingeschrieben hatten. Und auch das hat sich überhaupt nicht gedeckt mit dem, was sie immer erzählen wollen. Also Da war ganz auffällig, dass da viele über 60 schon waren. Also das ist dann eher so dieses Töten auf Verlangen-Ding. Und dann hatten sie da mehrere Fälle dabei, wo sie dann immer nur geschrieben hatten, ja, hinterher gab es dann eine Debatte durch die AfD angeheizt und so weiter und so fort. Also das waren irgendwelche Flüchtlingsgeschichten. Das war auch nicht wenig. Und auch das ist halt eben absolut nicht so, wie sie es ja immer wollen. Ne? Hier wollen sie ihre, hier können sie, hier kann das überhaupt gar nicht schemenhaft und Stereotyp und Automatismus und so genug sein. Ne? Das, was sie sonst ja immer haben wollen, ihre schöne was sagen sie immer, differenziert, ne? Das wollen sie hier alles nicht haben. Das muss alles so schön Schema F sein, wie es nur geht, weil wenn man da wirklich sich mal die einzelnen Fälle anguckt, dann würden ja da Dinge dabei sein, die man gar nicht wahrhaben will. Und deswegen schön Sand in die Augen schaufeln und alles in Nebel setzen und dann aber irgendwie rufen, unsere Ideologie leitet die Wende ein, Kulturkampf jetzt gegen die gesamte Gesellschaft, weil es ist ja einfach nur die Männlichkeit und tralala und unsere Sachen, die wir fordern, sind auf jeden Fall richtig und angemessen und deswegen Augen zu und losmarschieren. Und zu dieser Sache hatte hier der Arne Hoffmann den Beitrag, den wir, glaube ich, letzte Woche hier hatten, ja genau, letzte Woche hier jetzt auch nochmal übersetzt, den vom Quillette. Und hier war auf jeden Fall noch ganz, also einmal kriegt er den hier halt auf Deutsch, wenn er nicht auf Englisch lesen wollte. Und am Ende hat der Arne hier noch geschrieben, Nachtrag, das automatische Übersetzungstool DeepL hat volle 3-mal IPV, also Gewalt in der Partnerschaft, ne, Intimate Partner Violence, mit Gewalt gegen Frauen übersetzt. Das führte zu Formulierungen wie: Jüngste Daten zeigen, dass von 3 gemeldeten Fällen von Gewalt gegen Frauen 2 Opfer weiblich und 1 männlich sind. Sowie neben körperlichen Verletzungen leiden männliche Opfer von Gewalt gegen Frauen auch unter psychologischen Folgen. Also, ja. Jo. Also mal eben alle männlichen Opfer zu weiblichen erklärt. Ja. Ja, sieht man halt mal, was so ein Algorithmus aus so einem Wort wie Intimate Partner Violence dann macht. Gewalt gegen Frauen halt. Ja, das wurde ja, glaube ich, von der EU auch teilweise so definiert. Und jetzt haben wir Spanien. Das Ja-heißt-Ja-Gesetz haben sie jetzt gemacht. Ja, in Spanien. Und das ist natürlich so, dass man dann da die eindeutige Einwilligung für alles braucht. Und im Endeffekt, und das behaupten sie jetzt hier auch wieder, dass es irgendwie einen Fall gegeben hätte, wo sie dann irgendwelche Leute freigesprochen haben von der Gruppenvergewaltigung, weil angeblich das Opfer nicht richtig gewehrt hat oder so. Und das ist ja auch mal sowas, was schon seit Jahrzehnten immer wieder, wenn es um diese Sexualstrafrechtsreform geht, angeführt wird. Also das haben sie schon bei Vergewaltigung in der Ehe gesagt, das haben sie auch 2016 bei dem Nein-heißt-Nein-Ding gesagt. Und 2016 haben sie auch einen Tag, nachdem das entschieden wurde, waren die wunderbaren Aktivisten in sämtlichen Magazinen da irgendwie zur Verfügung mit ihrer Einschätzung und die lautete da, als nächstes brauchen wir Ja heißt Ja. Ja, genau. Ne? Weil das nämlich einfach nur der nächste logische Etappenschritt ist und auch dieses Nein heißt Nein-Ding, das war ja damals ein Gesetz, habe ich ja schon zigmal erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal. Das war begraben, das war weg. Ne? Also die Grünen und so haben das irgendwie gebracht und es wurde nie weiterverfolgt. Wir haben ja gesagt, nee, wir brauchen das nicht, ist nicht nötig. Die Lauthäuser Schnarrenberger als Justizministerin, die ganzen Sprecher für Justizfragen jetzt außerhalb von den Grünen und in der SPD haben immer gesagt, nee, das ist nicht nötig, das ist schon alles abgedeckt und es ist nur eine Frage von Polizei halt finden von den Leuten, das ist eine Frage von Aussage gegen Aussage und diesen ganzen Dingen. Und das ist nicht eine Frage vom Strafrecht. Das Strafrecht ist in Ordnung, das reicht. Wir brauchen es nicht. Und dann kam ja die Kölner Silvesternacht. Und dann haben sie ihren Punkt halt gesehen und haben dann so getan, als wäre das jetzt irgendwie der Auslöser gewesen, warum sie das fordern. Was natürlich vollkommener Quatsch ist, weil sie es schon ewig gefordert haben. Und das wird bei dieser Sache genauso laufen. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch in Spanien so gelaufen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was in diesem konkreten Fall da jetzt war, ob diese Sachen, weil sie das natürlich jetzt immer so darstellen, dass das offensichtlich wäre, dass das ein schlimmes Unrecht ist, kann ich nicht prüfen, kann ich jetzt nur so hinnehmen. Ich weiß halt nur, dass sie, selbst wenn es jetzt nicht so wäre, sich solche Sachen halt suchen, um das zu fordern, was sie immer fordern. Und das ist dann mal wieder so ein Punkt, wo sie es dann halt durchkriegen. Und das wird bei uns ganz genauso kommen. Könnt ihr euch schon mal im Kalender vormerken, ne, irgendwie in 10 Jahren oder so, werden sie die Scheiße ja auch einführen. Und es läuft dann wahrscheinlich darauf hinaus auch, weil sie ja immer das Problem haben mit Aussage gegen Aussage. Und das ist nun mal ein Problem, aber es ist halt nicht zu lösen. Anders als mit dieser Beweislastumkehr, dass man dann halt sagt, ja, dann musst du jetzt halt beweisen, dass du unschuldig bist. Dann musst du jetzt halt beweisen, dass die das alles gewollt hat, was ihr da gemacht habt. Und das geht ja auch über Sachen wie Anreden und irgendwelche Berührungen. Also es ist ja nicht nur Geschlechtsverkehr hier gemeint, sondern sie ziehen das ja auf so ziemlich sämtliche Sachen halt hin. Ne? Und die werden dann da auch ihre ganzen Fälle haben, wo irgendwer aus Versehen irgendwen berührt beim Umdrehen oder keine Ahnung wie was und solche Sachen. Und wo da Leuten ihr Leben ruiniert werden wird im großen Stil mit so einer Scheiße. Und ja, herzlichen Glückwunsch, habt euch ein schönes Einsnest gelegt auf jeden Fall. Aber es wird bei uns genauso laufen, weil das ist halt einfach diese Moral Outrage. Die Leute behaupten halt einfach, die Gesellschaft ist so schlimm und alle schauen weg und die Täter werden geschützt, der Bockrich und die ganzen Leute. Und alle sagen so herablassende Dinge zueinander. Also hier ist auch irgendwie diese Formulierung drin, die sie da genommen haben, wieder mit. Und das kommt direkt aus dieser beschissenen Istanbul-Konvention, die ja auch als der letzte Sargnagel des Patriarchats und das, was uns hier den Frieden im Geschlechterverhältnis hier irgendwie bringen wird, den Endsieg, die super tolle Istanbul-Konvention, und da steht das ja auch schon so drin, dass irgendwie Sachen, die die Leute in ihrer, wie war das hier irgendwie, um Straßenbelästigung, sogenanntes Catcalling, zu bekämpfen, stehen künftig auch Handlungen, Komplimente und Verhaltensweisen unter Strafe, die für das Opfer eine objektiv erniedrigende, feindselige oder einschüchternde Situation. Dieses hier, das ist aus meiner Sicht Wort für Wort Istanbul-Konvention. Objektiv erniedrigend, ja. Das ist, nee, das objektiv nicht. Aber das hier, erniedrigend, feindselig und einschüchternd. Mhm. Das ist Wort für Wort Istanbul-Konvention, wenn ich mich da richtig erinnere. Ich glaube sogar, das war... Ich weiß aber im Prinzip, dass man das irgendwie belegen muss oder so, oder? Artikel 40 ist das, glaube ich, gewesen. Weiß ich sogar noch. Weil das war nämlich so, das ist einer von diesen Dingern, wo ich mir am meisten gedacht habe, alter Schwede, das kann doch echt nicht wahr sein. Na, und das ist so scheiße, das wollen sie alle im Strafrecht drin haben. Das muss da unbedingt rein, dass du den Leuten, dass du keine ungewollten Worte an die Leute richtest. Ne? Und bei dem anderen Kram irgendwie, Ja, Abtreibung und so, das geht auch anders. Ja, Selbstbestimmung. Sexuelle Selbstbestimmung. Aber die Männer, ne, die haben keine Selbstbestimmung. Die dürfen auch den Leuten nicht hinterher pfeifen oder keine Ahnung wie was. Weil das geht ja alles schon zu weit. Das ist ja alles schon. Da kommen dann die trainierten Feministen und entscheiden dann, ob das objektiv erniedrigend, feindselig oder einschüchternd ist. Und einschüchternd ist alles. Einschüchternd ist schon allein deswegen alles, weil die Männer groß sind und die Frauen klein. Ja, genau. Und die sich ja nicht wehren können. Und deswegen ist das auch alles einschüchternd. Feindselig. Ey, stellt euch das mal vor, mit dieser Scheiße könntest du eigentlich einen ganzen Feminismus illegal machen. Erniedrigend, feindselig, einschüchternd. Also erniedrigend und feindselig ist es auf jeden Fall alles schon mal, was da aus dem Feminismus rausgesuppt kommt, so als superschlaue Weisheiten. Das ist alles erniedrigend und feindselig. Alter Schwede, ey. Absolut. Objektiv auch. Ja. Aber hallo. Ja, das Parlament stimmte mehrheitlich dafür und hier haben wenigstens die Konservativen und so noch dagegen gestimmt. Ich glaube, bei uns wird das später dann einstimmig durchgehen wieder. So wie die Nein-Heißt-Nein-Scheiße. Und dass sie auch schon Strafen verteilt haben. Die Nein-Heißt-Nein-Scheiße ist ja auch einstimmig durchgegangen. Ist ja auch einstimmig damals durchgegangen. Nachdem es beerdigt war, das Gesetz, dem alle gesagt haben, wir brauchen es nicht, ist es einstimmig durchgegangen. Und das wird die Scheiße ja auch, wenn sie wieder ihren Punkt haben, irgendwie sowas passiert ist, wo sie zu Recht oder zu Unrecht dann wieder hier behaupten, oh, hier, das Patriarchat und wir sind immer noch Opfer und jetzt müssen wir hier endlich mal weitergehen, hier, endlich mal weitergehen, hier, ist so alles offensichtlich, ist so alles hier Opfer, Täter, Täterschutz, Opfer, ja. Opfer, Opfer, Opfer, Täter, Täter, Täter, Opfer. Hier, Stereotype, Automatismen, sofort, hier, Pranger, Peitsche. Gefragt wird oder so. Ja, du hast auch recht, das ist genau aus dem Artikel 14 Istanbul. 40. Jede Form von ungewolltem, ja, sexuell bestimmten, verbalen, nonverbalen oder körperlichem Verhalten mit dem Zweck oder der Folge, die Würde einer Person zu verletzen, insbesondere wenn dadurch ein Umfeld der Einschüchterung, Feindseligkeit, Erniedrigung, Entwürdigung oder Beleidigung geschaffen wird. Ja. Ja. Meine ich doch. Ich kenne doch meine Istanbul-Konvention. Alter Schwede, ey. Ja. Istanbul in Spanien. Ja, und ich weiß, Mamun, du hattest was von der Tagesschau noch eingereicht, die natürlich super dafür waren und da überhaupt gar kein Problem gesehen haben. Hier gibt es wenigstens ein bisschen Problematisierung hier von der guten Judith Bassard von der Bild, die ja auch Sexualstrafrechtsexpertin Sarah Stolle, die ich noch gar nicht kannte, Kanzlei, Stevens und Partner, sagt, es ist äußerst lebensfremd, wenn um ausdrückliche Zustimmung gebeten werden muss, ob nun Po, Brust oder Oberschenkel während eines Flirts berührt werden dürfen, zumal viele Personen auch gar nicht darüber sprechen möchten, erst recht nicht vor dem Geschlechtsverkehr, um die Stimmung nicht zu killen. Ja, aber das ist doch nur so schlechte Sachen wie zwischenmenschliches sich normal verhalten auf Augenhöhe, vielleicht bei den anderen Leuten zugestehen, dass sie irgendwelche Signale nicht richtig gelesen haben oder so, dann sagen, nee, das möchte ich nicht und dann ist es auch gut so in den allermeisten Fällen. Und wenn es dann nicht gut ist, dann kann man sich vielleicht drüber aufregen, aber nein, wir müssen ja schon immer wieder vorher einen Schritt gehen und irgendwie behaupten, die Männer müssen das ja alles wissen, die müssen halt ja, nee. Und hinterher wundern sich die Leute dann wieder, das ist doch so, ja, die Männer, das ist auch wieder so, das ist euer scheiß Patriarchat, das wollt ihr jetzt hier haben. So dieses Ding von wegen, ja, die Männer, die sind doch so stark, die können das doch hier, die können doch die Verantwortung übernehmen für das ganze Ding, das ist doch auch kein Problem, das können wir denen ja aufbürden. Na? Aber hinterher wundert ihr euch dann wieder, ne, der nächste Schritt ist dann so, ja, hier, muss ich denn hier wirklich jetzt für gerade stehen, wenn ich hier einen Job annehme oder so, sollen die Männer auch dafür unterschreiben? Da wundern sich die Leute, wenn solche Sachen passieren in solchen Gesellschaften, dann irgendwie die Frauen komplett entmachtet werden, das ist peu à peu solche Sachen. Wenn man irgendwie so tut, als wären die alle komplett als wäre es denen nicht zuzutrauen, ihre eigenen Vorstellungen, was sie möchten, zu kommunizieren, durchzusetzen, ne, das ist das Resultat dann davon. Dass man die komplett weginfantilisiert und hinterher sind sie dann ihrer ganzen Freiheit beraubt. Das ist die logische Konsequenz davon, aus meiner Sicht. Aber das sehen die Leute nicht. Es wird nur gefeiert als das Allerbeste und Tollste und warum haben wir es nicht schon immer so gemacht und hurra, tralala. Also. Ja, aber lustig. Nein heißt Nein, ja heißt ja. Schön zu wissen. Ja, wir haben eine Geschichte. Da geht es um die schlechte Firmenentwicklung von Old Navy, was Teil vom Gap-Konzern ist. Also Gap, Banana Republic, Athleta, Old Navy, das sind so die Kleidungsmarken von denen. Und die haben in Amerika ein super tolles Programm gefahren. Im Endeffekt Inclusivity Program in all sizes. Heißt, alle Kleidungsgrößen sind gleichberechtigt. Weil sonst würde man ja die Kunden diskriminieren, die dann keine Kleidungsstücke mehr in ihrer Größe finden würden. Hatte aber paradoxerweise zur Folge, dass genau das passiert ist. Dass die haben es wirklich so krass durchgezogen, dass sie gesagt haben, okay, wenn wir ein Kleidungsstück kaufen, dann bieten wir das in allen Größen an und wir ordern auch von allen Größen die gleiche Menge und wir geben diesen Kleidungsstücken allen den gleichen Raum in unseren Läden. Das ist ja schlau. Also komplett jegliche betriebswirtschaftliche Logik aus dem Fenster geworfen, einfach nur für die Gerechtigkeit, gleiches Recht für alle Kleidungsstücke. Und das hat zur Folge, dass halt natürlich aus wirtschaftlicher Sicht die in den ganz, ganz, ganz kleinen und ganz, ganz, ganz großen Größen absoluten Überschuss haben, dass sie ihre Klamotten deswegen kalkulatorisch im Preis verteuern mussten und dass die ja doch noch so ein bisschen gerechnet haben und das hatte halt zur Folge, dass die meistgekauften Größen immer sofort vergriffen ist und der ganze Rest ist weg. So, und das hat jetzt zur Folge gehabt, dass die 10% weniger Kunden haben. Ja, also es gab quasi nach der ganzen Corona-Lockdown-Sache gab es, sieht man hier ganz gut, da sind alle in die Höhe geschossen und Old Navy ist direkt wieder, zack, ab in den Keller gefallen. Ja, und der Konzern hat halt eigene, andere Probleme. Ja, es gab einen Versuch, Old Navy quasi aus dem Konzern rauszubringen und separat an der Börse zu listen. Aus verschiedenen Gründen. Das ist einfach daran gescheitert, weil die eine so schlechte Firmenarchitektur hatten und eine so schlechte IT-Architektur hatten, dass man einfach nicht zwischen den unterschiedlichen Marken trennen konnte. Die haben 300 Millionen allein nur für den Versuch ausgegeben, zu gucken, ob das klappt und haben herausgefunden, das funktioniert nicht. Damit haben sie sich beschäftigt und dann fing dieses Inclusivity-Programm an und da haben die halt ihr gesamte R&D-Budget reingepackt und haben ganz andere Industriesachen, die andere Kleidungsfirmen derzeit machen, haben auch verpasst. Das heißt, sie haben so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Die sind jetzt nicht mehr, also zum Beispiel Product Recommendations and Personalizations, ja, dass man im Internet halt seine Sachen sich virtuell anprobieren kann und so weiter und so fort, was manche Kleidungsfirmen in Amerika machen. Das haben die einfach, da haben die keinen Cent reingesteckt, die haben ihr gesamtes Budget in Implementing Inclusivity reingesteckt, sodass ja noch nicht broke, werden auch nicht broke gehen, weil es ist ja ein größerer Konzern, aber die haben sich da so drin verbissen in dieser ganzen Inclusivity-Sache, dass ja, das ergibt einfach überhaupt gar keinen Sinn mehr. Und die haben in Amerika jetzt auch einen schlechten Ruf, so nach dem Motto, da brauchst du gar nicht hinzugehen, weil und, ne? Ich kann richtig deine Klamotten in deiner Größe, die du haben willst, und teurer ist es auch super geworden. Spitze. Ja, und Unternehmen selber argumentiert mit so Sachen so, ja, wir müssen ja darauf achten, dass wir niemanden diskriminieren, wir können ja nicht Preisunterschiede machen, weil sonst würden ja quasi, sonst würden ja die Leute, die zu große Klamotten haben, würden diskriminiert werden und dann würden wir ja die Leute bevorzugen, die ganz kleine Kleidungsgrößen haben, was absolut überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil der Materialkosten für den Stoff sind ja geringer bei kleinen Größen und höher bei großen Größen. Aber gut, da läuft einiges schief. Go woke, go broke, sage ich dazu. Eine lustige Sache, Old Navy. Dann nehmen wir das Portal spielbar.de von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und es ist gar nicht so furchtbar, wie ich zuerst gedacht habe, aber ich dachte, das Jahr hauen uns hier wieder die volle Ecke von gesellschaftspolitischem Krempel hier irgendwie rein, von wegen, so ist alles furchtbar, und aber jetzt gibt es hier Widerstand von den aufrechten Aktivisten, die sich drum kümmern. Was ich aber ein bisschen komisch fand, ist, dass die hier auch so ein Review-Section haben. Also, das ist hier Spielebewertungen von der Bundeszentrale für politische Bildung. Natürlich mit so einem Krempel wie Hidden Codes. Das ist, glaube ich, irgendwie sowas mit dieses Smartphone-Game. Das hat man, glaube ich, irgendwann mal. Das hatten wir hier auch schon mal. Für Rechtsextremismus, Islamismus, Rassismus, ja. Ja, sowas halt. Aber die haben ja auch andere Sachen drin, wie Call of Duty. Ja, aber sie haben ja unten, wenn du mal auf eins von den Reviews gehst, ist ja unten immer so ein Nachsatz dann. Und das ist, glaube ich, der Teil, den sie anführen würden, um das von der BPW zu rechtfertigen. Da steht zum Beispiel, den habe ich sogar reingeguckt, da steht irgendwie was über die Gewalt. Pädagogische Beurteilung, ja. Genau. Fiktiv, bla bla bla. Grund des Gewaltgrades nicht für Minderjährige geeignet. Ja, aber es sind halt überall auch diese typischen Fragestellungen drin, Frauenbild und ähnlicher Kram. Also es ist... Ja, und das ja wieder hat schon, von 2017. Once you've seen it, you can't unsee it. Everything is racist, everything is sexist, and invite me to Germany, give me money, I will tell you everything about it. Ja, Anita Sarkeesian war ja 2017. Waren die Invaders Männer oder Frauen? In 2017 war sie auf Steuergeldkosten in Hamburg. Entschuldigung, Kinder, wenn ich euch auch jetzt schockiere, diese Invader haben gar nicht wirklich existiert, das waren nur Pixelgrafiken in einem Computer. Damsel in Distress, bla bla bla. Anita spielt alle ihre größten Hits und wir löffeln es mit großen Löffeln auf. Das hier fand ich ganz interessant. Ich bin ja eigentlich so jemand, der sich von diesen Image-Sports so ein bisschen fernhält. Ist mir alles viel mehr für die jungen Leute zu schnelllebig und auch teilweise zu krass, gebe ich gerne zu. Dieser Artikel gibt eigentlich einen ganz guten Abriss über die Geschichte von 4chan oder 4chan, wie eine berühmte österreichische Kommunikationsforscherin immer sagt. Was ich bisher nicht wusste und was ich auch für ein bisschen grotesk halte, ist der Zusammenhang, der in dem Artikel hier hergestellt wird. Also große Teile von 4chan gehören momentan wohl einem japanischen Spielzeughersteller. Und Wired schlägt die Brücke dann so, dass also dieser japanische Spielzeughersteller Nishimura praktisch das Potenzial von 4chan zum Verkauf seiner Anime-Puppen verstanden. Also die sagen, die Japaner haben die 4chan-Anteile gekauft, damit sie den Weeps auf 4chan irgendwelche natürlich problematischen, weil oft minderjährig, aber trotzdem sexualisierte Puppen verkaufen können. Wie gesagt, bis auf diesen merkwürdigen Schluss am Ende ist der Artikel eigentlich gut recherchiert und interessant. Wenn man halt zwischen den Zeilen auch lesen kann. Natürlich wird hier auch über Gamergate gesprochen. Es wird über 8chan gesprochen. Über den Christopher Poole, die Anfänge. Also ganz interessanter geschichtlicher Artikel mit einem Gran Salz zu lesen. Und diese Idee mit den Anime-Puppen finde ich immer noch irgendwie lustig. Guck mal, da ist ein Haufen Trottel, die sich auf einem anonymen Board irgendeinen Scheißdreck schreiben. Viele davon mögen Anime. Lass uns das Board kaufen, dann können wir ihnen Spielzeug verkloppen. Nun gut. Naja, aber besser die Spiele mit ihren Anime-Puppen, als dass sie nochmal Menschen zur Alt-Right verführen. Ne? Ja, hier haben wir Anna Schneider, die sagt, in seiner aktuellen Titelstory macht der Spiegel Stimmung gegen, in Anführungsstrichen, Supermilliardäre. Doch auf der peinlichsten Titelseite zum Text, die Gesetzlosen, wie das heißt, fehlt ein prominentes Gesicht, Bill Gates, dessen Stiftung das Magazin mit Millionen sponsert. Why though? Und hier haben wir den Musk und Bezos und unten drunter ist noch der von Alibaba, glaube ich, ne? Jack Ma. Und irgend so ein Oligarchentyp, der Kleine. Und wer da ist die Schnalle dahin? Ist das die Frau von Musk oder was? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das Auto darauf? Die Frau mit dem Strich durchs Gesicht. Der Bugatti, was ist? Das ist halt, das haben so Reiche halt, Bugatti und eine Yacht. Ich vermisse auch den Herrn Soros. Die Gesetzlosen, ja. Wo ist der denn, der Herr Soros? Der sich ständig in die Politik anderer Länder einmischt. Aber da hat er Gesetz, das macht er sich gleich. Ja. Wo sind die Leute von BlackRock? Ich habe auf jeden Fall gesagt, das ist Ethik im Journalismus hier, womit man sich hier beschäftigt. Das ist ja höchst gefährlich. Ja, ist schon verrückt, ne, dass sich ein Nachrichtenmagazin von einem Milliardär sponsern lässt und dann über andere Milliardäre herzieht. Oh, Fußball, da können wir ja endlich auf das Thema von letzter Woche zurückkommen. Nee, das war diese Woche mit dem Champions League Finale. Nee, letzte Woche war. Wir hatten gerade technische Störungen, tut mir leid. Also das Champions League Finale war diese Woche, ja. Und du hattest ja vorhin schon angesprochen. Nee, der Stream ist nicht zu Ende. Das F-Wort kommt. Zieht Hannover die Lederhosen. In den Maschsee mit einem Gewicht an den Füßen. Los. Ja, du hast ja vorhin schon angesprochen, den Toni Kroos, der sich darüber beschwert hat, dass man ihn gefragt hat, dass ja dieses Spiel so ein bisschen einseitig gewesen wäre und er trotzdem gewonnen hat. Und also so sinngemäß, und er hat dann reagiert mit, oh, du hast 90 Minuten Zeit, dir eine Frage zu überlegen, so eine dumme Frage und bla bla bla. Und tralala, und wenn man gegen Liverpool spielt, ja, dass es dann hier nicht einfach wird und ist ja hier kein. Hat er irgendwie gesagt. Ja, also bist du einer als Freund, den Fußballer sonst absondern, oder? Oder Freundschaftsspiel oder so, ja. Ja, und ja, hier gibt es aber jetzt mal die Statistik quasi. Und wie man hier sieht, Ballbesitz ist zwar relativ ausgeglichen, aber Torschüsse, Schüsse auf das Tor, wo ich mich dann wieder frage, wo ist der Unterschied? Aber die Experten wissen es wahrscheinlich. Ein Schuss auf das Tor muss dann wahrscheinlich abgewehrt werden oder so. Ein Torschuss geht oben drüber gehen, ja. Torschuss kann, keine Ahnung, vom Torwart ausgeführt werden oder so. Das ist da auf jeden Fall ja ziemlich eindeutig hier mit 23 Torschüssen für Liverpool zu 3 und 9 Schüssen auf das Tor zu 1. Ja gut, aber 23 zu 0, 3 zu 1, wo ist die bessere Erfolgsrate hier? Ne? Chancenverwertung ist das Thema. Ja, stimmt natürlich, aber ich meine, ja, also der Reporter, die Frage war aus meiner Sicht nicht dumm, meine ich damit nur. Die war ja auch zum Thema. Ja, aber auf der anderen Seite, der Groß hat ja auch nochmal gesagt, dass es ihm auch darum geht, dass deutsche Reporter immer gleich mit negativem Scheiß umgekommen, anstatt sich erstmal zu freuen. In so einem Moment verstehe ich das auch. Du hast gerade die Champions League gewonnen und da kommt dann so einer, ja, aber ist da nicht irgendwie auch ein Fleck auf dem Sieg? Ja, das stimmt so, natürlich. Oh, geh weg, Alter, ich bin am Feiern. Ich habe gerade irgendwie das Höchste erreicht, was ich im Vereinssport erreichen kann. Geh mir nicht auf den Sack, bitte. Das verstehe ich schon vollständig. Ja, das stimmt, ja. Ja, ich wollte es dir halt nur mal gezeigt haben. Aber ich meine, vielleicht waren es auch harmlose Schüsse aufs Tor oder so. Ne? Das weiß man ja auch nicht genau. Ja, die Frage auf jeden Fall so dumm nicht war halt. Na, aber klar, das ist natürlich nachvollziehbar und so, aber ja. Also ich habe schon dummere Fragen gehört, sagen wir es mal so. Ich hoffe, dass der Biden jetzt endlich das mit den Waffen reguliert, damit diese Schüsse aufs Tor aufhören. Ja, ja. Ja, ja. Darf man seine Ruhe haben wollen? Der Philosoph Søren Kierkegaard verteidigt das Recht, die Politik zu ignorieren, um sich seinem Selbst zuzuwenden. Gerade in Kriegszeiten hat dieses existenzielle Gefühl seine Berechtigung. Okay, ja. Kierkegaard, alter Gamergater, oder was? Ja, also im weitesten Sinne geht es halt um die Sache, ist das Private politisch? Darf es von einem gefordert werden? Darf man sich auch aus solchen Sachen ausklinken oder muss einem eine politische Meinung abverlangt werden? Kierkegaard war ja ein relativ bekannter Philosoph, aber auch eine sehr religiöse Person Und interessant war halt seine Position, dass ich drücke es jetzt falsch aus, das Individuum stellt sich über das Kollektiv, auch in der Kirche zählt der Einzelne und nicht nur die kirchliche Doktrin. Ganz, ganz, ganz vereinfacht dargestellt. Was da an sich sogar ein Punkt ist, mit dem der Chris vielleicht einigermaßen sympathieren könnte. Aber als Kierkegaard zum Rückzug aus der Politik blies, musste das in den Augen aufgeweckter demokratischer Zeitgenossen wie eine Niederlage aussehen, wie ein Akt der Entmündigung, Ausdruck einer reaktionären Haltung, die sich mit dem Status quo abfand. Doch die Niederlage war in seinem Sinne ein Sieg, denn das Selbst, wie er es verstand, war der Kern der Existenz, der unter dem Druck der Politik und der Gesellschaft zu verschwinden drohte, bis nur noch ein Schatten übrig war, begradigte Lebensläufe, die gerade für geschmeidige Individualisten zur Rennstrecke wurden. Ja, er warnte vor der Politisierung des Lebens, die nicht aufzuhalten war und dazu führte, dass das Gefühl für die Existenz, für ihre Unheimlichkeit unter einem Wust von Zeitungsnachrichten und Werbeanzeigen verloren ging. Kommt einem das irgendwie bekannt vor? Das moderne Ich mit seinen Meinungen, Analysen und all seinem Wissen orientiert sich an der Allgemeinheit. Sogar bei moralischer Empörung steht es nicht allein da, sondern sucht die Tuchfühlung mit Gleichgesinnten. Der war seiner Zeit voraus, 1849. Ne? Also lasst euch nichts einreden. Eure Meinung ist wichtig. Eure persönliche Meinung. So interpretiere ich das Ganze. Ein sehr, sehr, sehr extrem langer Text. Ich habe jetzt einfach nur so ein paar Nuggets rausgenommen. Ja, ich erinnere mich ein bisschen an den Zizek, der hatte auch mal sowas gesagt, dass es irgendwie so eine vulgäre Form von Freiheit haben, mehr wäre, wenn man einfach nur seine Ruhe haben wollte, so ungefähr. Da ist ein bisschen was dran. Hui, der Amjahedler. Ich würde sowas niemals einreichen. Wer war das? Artikel einreichen. Wessen Artikel ist das? Der von Mars. Affenpocken in den Medien, warum wir eine andere Berichterstattung brauchen. Die Affenpocken haben Deutschland erreicht, inklusive zum Teil stigmatisierender und rassistischer Berichte. Darin liegt eine Gefahr für alle. Das ist der Hammer, oder? Da kommt so eine neue Krankheit um die Ecke und Mohammed hat innerhalb von 30 Sekunden den Rassismus gerochen. Also ich finde, Mohammed sollte am Flughafen arbeiten. Der hat bestimmt einfach einen so einen Text geschrieben einmal und dann ersetzt er einfach nur so den Namen der Krankheit. Also ich finde schon das Bild und die Bildunterschrift sehr sehenswert. Vielleicht zeigst du das mal kurz. Die Bildunterschrift ist Affenpocken-Check in Indonesien. Für ein exotisierendes Framing sorgt auch eine eindeutig rassistische Bildsprache bei der Berichterstattung. Eindeutig. Warte, wie also sieht das Bild aus? Das Bild hast du jetzt ein Stück zu hoch gescrollt. Jetzt sehen die armen Leute es nicht. So. Die eindeutige rassistische Berichterstattung bei der, ja, also. Ich glaube, es wäre rassistisch, wenn, wenn Leute je nach Ethnie keine irgendwie Behandlung bekommen würden oder nicht gecheckt werden würden. Die für die Krankheit entscheidende Ausbreitung des Oxytopovirus kann theoretisch jede Person treffen, die engen sexuellen oder einfach nur physischen Kontakt mit einer anderen infizierten Person hatte. Die Infektion wurde in der Vergangenheit schon bei Männern, Frauen und Kindern nachgewiesen, was auch stimmt. Schwule Männer sind ebenfalls betroffen. Das bedeutet aber nicht, dass der Rest der Gesellschaft immun gegen die sogenannten Affenpocken ist. Das sagt auch keiner. Ganz großes Kino, Mama. Und der OPEX nimmt mir die Worte aus dem Mund. Niemand hat das behauptet. Ja. Diese Geschichte, dass die Leute da in dem Zusammenhang über schwule Männer gesprochen haben. Mohammed, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber das kommt von der Maspaloma Sprite auf Gran Canaria, weil offensichtlich viele Teilnehmer dieser Veranstaltung in ihre Heimatländer zurückgekehrt sind und dort zu den ersten Wirten dieses Virus gehören. Und nicht, weil irgendwer meint, er müsse jemanden diskriminieren, aber gut. Und ich würde gern sehen, wie der Mohammed hier widerlegt, dass schwule Männer so anonyme Sexpartys haben. So. Nee, das ist keine anonyme Sexparty. Nein, nein, nein. Und zwar wurde der Erreger Ende der 50er Jahre in einem dänischen Labor tatsächlich in einem Affen zum ersten Mal nachgewiesen. Angenommen wird aber, dass das Virus in Nagetieren und anderen kleinen Säugetieren zirkuliert. Affe und Mensch werden in der Forschung als Fehlwirte bezeichnet, auf die das Virus durch engen Kontakt erst später übergesprungen ist. Weißt du, Corona hat man ja eben Covid genannt, ja, damit man nicht irgendwie so, ja, irgendwie ne, so China beim Namen nennt und sagt, ja, so China-Virus, ja, eine ganze Gruppe von Menschen so bezeichnet, so als seien sie die Überträger. Aber das ist nicht irgendwie bezeichnet, ist das Schwulenpocken, so, sondern Affenpocken. Das ist ein Tier. So. Ja, warte. Dennoch hat sich die Bezeichnung Affenpocken durchgesetzt, weil die Krankheit in Verbindung mit einer dürftigen Gesundheitsversorgung bisher vor allem in West- und Zentralafrika aufgetreten ist. Bekannt ist auch im kolonialen Blick, steht der Affe als entmenschlichtes Symbol für AfrikanerInnen. Ja, ne? Habt ihr, wenn ihr so euren kolonialen Blick drauf habt und geht draußen mal durch die Stadt, wie ist das bei euch? Also, sorry, aber wenn das stimmt und wir sind alle hier so zutiefst rassistisch, wenn ich dann im Zoo bin, habe ich noch nie Leute gesehen, die versucht haben, irgendwie einen Affen aus dem Zoo zu retten, weil es heißt, oh, das ist ein Schwarzer, wir müssen ihm helfen. So, was ist das für ein Hot Take, Mann? Warum? Warum? Na, weil Mohammed einen Beitrag schreiben muss jede Woche. Es ist halt wirklich eine Ebene höher als dieses Ding von Dungeons and Dragons, Orks repräsentieren Schwarze. Meine Güte, Alter. Rassismus liegt im Auge des Betrachters. Komm, bitte. Insgesamt wurden in sehr wenigen Tagen Berichterstattung also zwei wahre, imaginierte Wahrheiten etabliert. Erstens, der Erreger betrifft nur Männer, die Sex mit Männern haben. Zweitens, der Erreger betrifft nur Schwarze oder aus Afrika stammende Menschen. Beides stimmt so nicht. Ja, und den Strohmann hat außer dir auch keiner dahingestellt, Mohammed. Da bist du, hast du die Strohmänner gebaut, dann warst du einen Kaffee trinken, hast vergessen, kommst raus auf den Hof und denkst dir, fuck, warum stehen hier diese Strohmänner? Und dann schreibst du einen Artikel darüber. Kann ich aber nichts für, dass dein Kurzzeitgedächtnis nicht funktioniert. Damals wurde HIV-AIDS als Problem schwuler Männer abgetan. Wie lang? 30 Sekunden? 40? 50? Ich erinnere mich noch sehr gut an die Aufklärungskampagne meiner Jugend. Mohammed, da ging es nicht nur um Schwule. Ja, es ging um unverhüteten Sex, ne? Ja, eben. Diese schwulenfeindliche Stigmatisierung hat sich bis heute ins kollektive Gedächtnis vieler queerer Communities eingebrannt. Vor allem, weißt du, es sagt ja keiner irgendwie, dass hier, wenn Schwule verhüteten Sex haben, dann oh, so ist das voll schlimm, so, sondern einfach nur, hey, jo, weißt du was, wie wär's, wenn du Geschlechtsverkehr verhütet machst, besonders jetzt, so, das ist Common Sense. Und dann erklärt er halt, dass früher wären das halt mehr Homosexuelle gewesen, jetzt wären es aber mehr Heterosexuelle teilweise, weil die Menschen zu sorglos sind und so. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass die Infektionszahlen unter schwulen und queeren Männern dank queerem Aktivismus, medizinischer Forschung und einer fortschrittlichen Gesundheitsversorgung stark zurückgegangen sind. Während sich auf der anderen Seite eine große Bevölkerungsgruppe in Sicherheit wähnt und nicht die gesundheitliche Sensibilisierung mitbringt, wie sie in queeren Communities herrscht. Ja. Deswegen kamen auch die ganzen Leute vom Rudelbums auf Gran Canaria mit dem Pocken zurück. Ne? Ich wegen der queeren Sensibilisierung, die da herrscht. Ich würde es echt super interessant finden, seine Reaktion da zu lesen, dazu, dass es unironisch schwule Männer gibt, die einander freiwillig und in Ignoranz komplett so auf Sexpartys mit HIV anstecken. Dass es Leute gibt, die ernsthaft HIV wollen, weil sie das als geil empfinden. So, ich will mal seine Reaktion davon sehen. Ja. Keiner sagt, dass es alle schwulen Männer sind, die so drauf sind, aber der würde das so hinstellen, damit er einen Artikel schreiben kann, wie es doch nicht der Fall ist, wie er selbst behauptet. Ja, aber das ist doch bei diesen Artikeln von denen immer das Gleiche. Jeder weiß doch, dass die einseitig sind, dass die Fakten ausblenden und dass sie cherrypicken. Nee, einseitig würde ich nicht sagen, weil guck mal, wie lang hier die Webseite hier ist. Da sind mindestens zwei Seiten. OPEX, es war schöner, als du nicht da warst. Ja, ne? Ja. Einseitig wäre gut, Alter. 200 Worte. Um die aktuelle Ausbreitung der Nagetierpocken, aber auch anderer Infektionskrankheiten einzudämmen, braucht es also eine ganzheitliche, stigmatisierungsfreie und wissenschaftsbasierte Betrachtung und Berichterstattung. Ja, siehst du, die Medien müssen wieder ihr Ding mitmachen, ne? Sonst geht's nicht, wenn die Medien nicht mitagitieren. Wird schwierig und Mohammed hat schon Ideen für Artikel. Es ist manchmal, Gran Canaria gehört auch zu Spanien, ne? Ja, heißt ja. man könnte es auch so sehen, dass Schwule, wenn du keinen so Affenpocken haben willst, musst du einfach schweigen. Wenn mit dem passiert, dass man das auch berichtet. Wer Affenpocken hat, soll jetzt sprechen oder für immer schweigen. Genau. Hier haben wir den Matthias Meissner, alter bekannter Woker Journalist. Der macht ja öffentlich, dass der Tim Rhön von der Welt ihm eine Unterlassungsaufforderung praktisch geschickt hat. Der Matthias Meissner hatte einen Tweet des Volksverpetzers geteilt, in dem stand: Medien und RKI.de fallen auf Quatschstudie über Impfnebenwirkungen herein. Der Justiziar wirft mir vor, ich würde Rhöns journalistische Glaubwürdigkeit ohne jeden tatsächlichen Anlass in Zweifel ziehen. Ja, weiß ich nicht, ob man da gleich mit dem Anwalt antworten muss. Der Tim Rhön ist ja recht umtriebig, was die ganze Corona-Berichterstattung angeht. Vielleicht hat er die Schnauze auch einfach schon so voll, dass er sagt, ne, wer mir jetzt dumm kommt, dem schicke ich eine Unterlassungserklärung. Ja, und ich glaube, es gab da auch irgendwelche Tatsachenbehauptungen, die da entweder in diesem Volksverpetzer-Artikel irgendwie drin waren oder von ihm irgendwie verbreitet worden sind. Und wie das immer so ist, wenn man die Sachen einfach so stehen lässt, dann hast du halt das Problem, dass du dich irgendwann auch nicht mehr beschweren kannst, wenn sie es dann immer weiter behaupten. So nach dem Motto, ja, hast du ja vorher auch nichts gegen gesagt. Insofern kann ich das schon verstehen, wenn die Rechtsabteilung haben, sie den Kram dann direkt raushauen und sagen hier, nee, wir widersprechen dem. Und der Rhön hat ja auch schon ein paar Mal recht gekriegt jetzt in letzter Zeit, mit irgendwelchen, wo dann Leute Gegendarstellungen halt publizieren mussten. Also auch kein Riesenverfahren oder so, man hat sich dann halt direkt geeinigt. Es geht ja, ne, also. Was ich sehr lustig fand, war, ich schätze den Volksverpetzer als investigatives Medium. Er liefert wichtige Impulse zu vielen aktuellen Debatten. Profokopter. Ich liebe das neue Deutschland, es berichtet so wahrheitsgemäß und toll über unseren Staatsratsvorsitzenden. Ja, ja. Und dann sagt er auch nochmal so, der letzte Typ ist dann aber übrigens, Etchebeci Charité hat sich ja von der Studie distanziert und jetzt bin ich weg. So. Nee. Anstatt, das ist ja das, was ich nicht verstehe, warum unsere Politik irgendwie da keine Aufklärung will, offensichtlich in diesen ganzen Geschichten. Damit ja, wir am Ende endlich mal wissen, was stimmt und was nicht. Ja, ja, schon rum. Eigentlich wollen wir das ja schon lange haben, aber es geht ja noch nicht. Wir müssen vorbereiten und dann macht der Drosten mit. Nee, ach nee, geht ja nicht. Macht er doch nicht mit. Ach so, will er ja auch gar nicht. Und tralalein und her. Also. Der Drosten, der liegt draußen und ich am Rosten. Apropos Rosten, Flugzeuge aus rostfreiem Stahl, Top Gun, pfiu, peng, peng, bzzzt, bzzzt, Val Kilmer, Tom Cruise, Kelly McGillis oder wie die hieß. War irgendwann in den 80ern und jetzt verrate ich mal was vielen Leuten ein verblüfftes Gesicht aufs Gesicht zaubern wird, nämlich ich habe diesen scheiß Film nie gesehen. Ich war damals einfach nicht interessiert an Kriegsfilmen und war das eigentlich auch nicht so richtig. Ich glaube, es gab bessere Filme, die man sehen konnte. Und dieses Amerika Juhu war damals schon nicht so mein Stil. Und ist es heute auch nicht. Und jetzt haben wir hier einen Bericht über den neuen Top Gun-Film, der ja jetzt angelaufen ist, so wie es aussieht. Soweit ich es verstanden habe. Top Gun Maverick. Also Tom Cruise steigt nochmal ins Cockpit und fliegt nochmal durch die Gegend. Ja, wir haben hier einen Artikel auf CNN. Wenn du ein bisschen runterscrollst, ist da ein Bild von der Autorin Sarah Stewart. Und ich dachte mir so, okay, das wird sicher ein interessanter Artikel. Wenn die Problembrille da schon sitzt und wenn der Artikel schon heißt, der ist so viel besser als das Original. Ich habe da zu dem Film noch im Kopf, dass es da auf der Jacke von dem Maverick da im so Canon ja irgendwie Taiwan-Flagge drauf zu sehen ist und das Ding wurde dann irgendwie rauszensiert, weil es heißt, nö, also für China halt. Tö. Ja, und natürlich könnt ihr euch schon denken, was an dem alten Film so schlimm war, ne? Ne? Könnt ihr euch denken? Sexismus. Ja. Kommt zum Beispiel toxische Rassismus. Männlichkeit, Sexismus, der ganze Unsinn. Ne? Ja, außerdem sagt die Autorin, für sie ist es einer der vielleicht ungewollt homoerotischsten Filme des Jahrzehnts, wegen dieser Volleyball-Szene, wo sie irgendwie Volleyball spielen. Sehr, sehr erotisch. Und die Piloten sagen Sachen zusammen wie, ich krieg einen Harten, ja, während sie Videos von Kampfflugzeugen gucken. Also das ist schon sehr homoerotisch, wenn die Leute wegen dem Flugzeug einen Ständer kriegen, muss ich sagen. Hat die Autorin sicher recht. But it's also rife with eye-rolling sexism from the way the Top Gun recruits snicker at Kelly McGillis Charlie when she debates security clearance with Maverick to the lines like Iceman's the plaque for the alternate is down in the ladies' room. Und der Maverick folgt einer Frau ins Bad und schlägt ihr vor, es direkt da im Bad miteinander zu treiben. Und das finden die Leute heiß und nicht creepy. Und oh Gott, aber das ist, also ich kann nicht für alle Frauen sprechen, aber davon kriege ich richtig irgendwie das Gefühl, dass der Film nicht für mich gemacht worden ist. Nee, du bist ein Generation Z oder Millennial-Mädel. Und das ist für Jungs und Männer aus den 1980ern gemacht, die eben nicht diesen ganzen Unsinn im Kopf haben und überall nur Probleme sehen, sondern die einfach einen absolut popcornigen Film über Kampfflugzeuge sehen wollen. Mann. Ja, und dann sagt sie aber, es sind 2 Stunden absoluter Spaß auf dem großen Bild, auf der großen Leinwand und überhaupt und sowieso. Und ja, interessiert mich genauso sehr wie der erste Teil, aber halt wie gesagt, dass man hier schon wieder einem Film, der Film ist über, ist wie, naja, knapp 40 Jahre alt. Wenn ich damals hingegangen wäre und hätte gesagt, okay, welcher Film ist jetzt 40 Jahre alt, dann gucken wir mal, ob da noch alles so stimmt, dann wäre der von 1945 gewesen oder so. Ich wette, da würde man heute jede Menge Sexismus, Patriarchat, systemische Ungerechtigkeit, Rassismus, alles da, Mikroaggression, da ist alles drin. Es ist nun mal andere Zeit. Ihr versteht es nur einfach nicht. Es ist nicht für euch. Genauso wenig wie Rembrandt die Nachtwache für uns gemalt hat. Die hat er damals für die Leute gemalt. Eieiei. Aber Kunst ist auch zu viel verlangt bei den meisten Rollen. Ja, manche Leute verlangen zu viel. Wimbledon jetzt beispielsweise. Wimbledon hat böse russische und weißrussische Spieler von dem Tournament ausgeschlossen. Wimbledon ist ja eins der bekanntesten und größten Tennis-Tour, ATP-Tour-Stops, das man so kennt, ne? Wimbledon. Ach so, ich bin da im Moment in der Nähe untergebracht, in so einer Art Wohnheim. Hätten Sie vielleicht ein bisschen Geld für mich? Ja, auf jeden Fall. Wimbledon hat sich darauf berufen, dass es eine Sanktion von der britischen Regierung gegen Russland, Weißrussland gibt und dass sie deswegen gar keine andere Wahl gehabt hätten. Allerdings war diese UK Government Guidance eine informe Guidance und kein Mandate. Das heißt, es war nur eine Handlungsempfehlung. Also das stimmt schon mal gar nicht. Generell wurde die ganze Sache ATP und WTP weit so gehandhabt, dass man gesagt hat, gut, um ein Zeichen zu setzen und um uns nicht irgendwelchen rechtlichen Konsequenzen aus eventuellen Sanktionen auszusetzen, dürfen russische und weißrussische Spieler weiterhin antreten. Sie müssen aber neutrale Beflaggung haben. Ne? Immediate action was taken to suspend the ATP Tour events in Moskau. Also das haben die auch gemacht. And have Russian and Belarusian athletes compete under neutral flags on tour. Wie es auch alle anderen ATP-Stop gemacht haben, nur Wimbledon hat sich gedacht, wir sind einfach mal die 100-prozentigen und nehmen es mal alles ganz besonders ernst und haben sich damit auch noch gebrüstet, wie toll diese Entscheidung war. Und ja, jetzt alle Spieler, die bei Wimbledon spielen, kriegen keine Punkte im ATP-Ranking. Das heißt, für die Leute lohnt sich das gar nicht, so wirklich dort zu spielen, es sei denn, die haben wirklich eine Aussicht, den Cup zu gewinnen dort. Weil sonst haben die nichts außer die Punkte. Und die Unkosten und alles Mögliche. Ja, und das ist schon ziemlich krass, weil Wimbledon ist ja, ich meine, das bekannteste Tennisturnier, sage ich jetzt mal, was ja so der Fall ist. Und da waren mal wieder Profis am Werk, sage ich dazu. Überraschend halt, dass die WPT und ATP halt gesagt hat, so nein, wir nehmen die individuellen Rechte von unseren Spielern ernst, auch und müssen ihnen deswegen die Möglichkeit geben, dass sie nicht halt diskriminiert werden, indem sie ausgeschlossen werden, sondern sie müssen die Möglichkeit haben, unter neutraler Flagge an den Turnieren weiterhin teilzunehmen. Ja. Ne? Und da gab es ein bisschen Backlash, so nach dem Motto, ah, ihr seid doch von Putin bezahlt, sonst würdet ihr das nicht machen, was soll das? Und ja, einfach nur eine sehr interessante Sache für mich, weil ich Tennis interessanter finde als Fußball, sage ich jetzt einfach mal. Böse, böse, ich weiß, aber ist so. Und ja, Tennis. Ich mir das diesmal nicht Tennis geben. Ist doch kacklangweilig. Ja, jedem das seine, ne? Manche gucken Golf. Nur von den Frauen Curling. Das Gestöhne, oder wie? Du brauchst einfach nur einen starken Nacken. Dann kannst du das. Wo du hingehst, ne? Ich habe meine Eltern haben das früher zu so, zu bin ich schon drin, Zeiten, haben die das immer geguckt. Und ich habe damals schon nicht verstanden, wie man sich sowas begrenzt. Das gut, so das war Boris Becker, Steffi Graf, was jetzt? Ne, also das waren die, ne, der Stich natürlich auch. Ne, wie wichtig Stich? Wenn wir gut sind, dann hat das natürlich automatisch ein bisschen mehr Anhängerschaft. Ne? Das ist ja der Bayern-München-Effekt. Michi Stich im Davis-Cup-Finale. Drei Stunden Davis-Cup-Finale. Michi Stich. Ja. Wenigstens wird man nicht suspendiert wegen Kommentaren zu Climate Change. Ja, das ist hier, das ist ein sehr seltsamer Fall. Es gab im Endeffekt eine Konferenz, die von Financial Times ausgerichtet wurde, hieß Moral Money. Und es geht um das Thema ESG, also Environmental and Social Guidance, Government Standards. Ja, also alles muss schön klimafreundlich sein, soziale Standards müssen berücksichtigt werden und natürlich Russland böse und so. Ne? Alles, was gerade politisch gefordert wird, fließt ja immer mit rein. So kritisiere ich das. Und bei dieser Konferenz hat einer, der bei HSBC quasi der Global Head for Responsible Investing ist, also quasi der Diversity Management Highest Executive, hat eine Rede gehalten mit dem Titel Why Investors Need Not Worry About Climate Risk. Was so quasi genau das Gegenteil von dem ist, was alle sagen. Und auch meiner Meinung nach schön anzugucken, 16 Minuten 25, also ein kurzer Talk. Und ja, da sagt er halt quasi, okay, wenn es Leute gibt, die aktivistische Talking Points von sich geben und unsubstantiated, shrill, partisan, self-serving, apocalyptic warnings geben, also ja, dass man die ignorieren. Also unbegründete Doomsday-Aussagen treffen. Finanziellen, fundamentalen Daten des Marktes geben einfach diese Sachen nicht her. Dann gibt er ein paar Mikro- und makroökonomische Beispiele anhand von Investmententwicklungen aus der Vergangenheit und Projizierungen auf die Zukunft. Dass das halt alles zwar sehr gehypt wird, das Thema, aber neben sehr vielen anderen, sehr viel wichtigeren Faktoren, die Einflüsse auf Investments haben, doch an sich eine vernachlässigbare Größe ist. Ja, also andere wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben einen viel größeren Impact. Ja, und das ist natürlich böse, böse, böse, was sagt er da bloß? Und alle haben sich von ihm distanziert, ne? Auch vor allem alle von seiner eigenen Bank haben gesagt, I do not agree at all with the remarks made. They are inconsistent with HSBC's strategy and do not reflect the views of the senior leadership of HSBC or HSBC Asset Management. Also der Typ ist Teil vom Senior Leadership, weil der ist quasi der Head Responsible Investing. Der den Hut auf hat bei diesen ganzen Angelegenheiten und der sagt genau das Gegenteil von allem, was alle da mal in Talking Points posaunen und einfach erfrischend, ehrlich, so einer der letzten Bastionen von ja, an der Realität orientierte Investmentstrategie. Es hat ja eine Zeit lang gedauert, aber diese ganzen politischen und aktivistischen Punkte haben sich ja mittlerweile über diese ESG-Sache tief in die Finanzwirtschaft eingefressen. Und ich fand es einfach lustig zu sehen, dass der Herr da diesen Talk führen konnte. Und wie gesagt, alleine mit dem Titel, das war halt seit Monaten angekündigt, dass er genau diesen Titel macht. Und dann hat er auf einmal das gehalten und auf einmal haben die Leute gemeint, huch, was ist denn da los? Da war wohl der Zensor pinkeln bei der Anmeldung von diesem Talk. Sehr interessant. Also der Herr muss jetzt nicht zurücktreten oder sowas. Mal gucken, ob es irgendwelche Konsequenzen für den gibt, weil er hat einfach zu sehr über wirtschaftliche Sachen und zu wenig über politische Sachen geredet. Beziehungsweise gesagt, die ganzen politischen Sachen sind Blödsinn. Guckt euch mal die reinen Zahlen an. Selbst die UN sagt, wir haben nur eine 3%ige Beeinflussung des gesamten Wirtschaftswachstums über 100 Jahre gesehen. Könnt ihr jetzt euch selber Gedanken machen, ob das viel oder wenig ist. Ja, Davos, da war was los beim World Economic Forum. Die sind ja mal wieder in Präsenz zusammengekommen nach Covid-Pause. Und ja, der Great Reset ist ja im vollen Gange nach deren eigener Lesart. Und deswegen habe ich hier mal ein kleines PDF mitgebracht, wo quasi vier mögliche Szenarien, wie sich die Weltwirtschaft zukünftig entwickeln könnte, gezeigt werden. Wenn du möchtest, kannst du auf Seite 4 gehen. Da ist ein kleines, buntes, schönes Bild dazu. Dann kann ich einmal ganz kurz erklären, was diese vier Szenarien sind. Ja, da haben wir eine Achse, die quasi zeigt Virtual Integration und Physical Integration, also alles, was mit Internet zu tun hat, auf der einen Seite und ja, realökonomische Rahmenbedingungen, Frachtverschiffung und alles, was nicht online stattfindet, also quasi als Physical Integration. Und ja, es sind vier Szenarien, ne? Globalization 5.0, also nicht 4.0 ist ja out. Das heißt, dass die Welt sich immer enger vernetzt, sowohl wirtschaftlich, dass die Globalisierung, die ganzen, ja, das ist alles, was die letzten paar Jahre katastrophal passiert ist bei der Weltwirtschaft, dass das sich alles wieder einrenkt, dass wir alle ein weltumspannendes Internet-Community haben werden, dass halt nicht mehr die Länder ihr eigenes Süppchen kochen, sondern immer mehr miteinander integrieren. Ne? Das heißt also auch so Sachen wie Datenschutz, Europa, Amerika, China, dass da halt immer weniger Probleme entstehen werden und es wird eine Harmonisierung geben und dann sind wir alle glücklich und leben in Frieden zusammen und alles wird super. Dann das zweite Szenario ist Virtual Nationalism. Heißt, ja, der Weltwarenhandel wird sich wieder normalisieren. Wir werden weiterhin irgendwie die Shrimps nach Marokko schippern, um sie da poolen zu lassen und billige Sachen aus China importieren, um sie hier teuer zu verkaufen. Und die ganzen Lieferketten, die werden wieder funktionieren. Allerdings wird sich ein Online-Graben auftun. Da hatten die auch ein interessantes Konzept, das hatte ich auch mal vorgestellt, das Konzept vom Splinternet. Also nicht Internet, sondern Splinternet von auseinandergebrochen. Was sich ja teilweise jetzt schon abzeichnet, ich meine, China hat ja die Great Chinese Firewall, ne? Die haben ja ihr eigenes nationales Internet. Die Datenräume von Europa und Amerika driften ja auch immer weiter auseinander. Ne? Ich meine, da gibt es ja jetzt das Phänomen natürlich, dass bestimmte amerikanische Webseiten aus Europa gar nicht mehr aufrufbar sind, weil die einfach mit dem GDPR nicht zu tun haben wollen. Da muss man einfach über ein VPN reingehen, sonst kann man sich die Seite nicht angucken. Also das ist eine Sache, die wir jetzt schon sehen. Und in dieser Welt wird der Lebensstandard gleich bleiben in den entwickelten Ländern und die nicht entwickelten Länder, die werden weiterhin aufholen. Allerdings wird es zu sehr starken politischen Konflikten und verstärkter Propaganda kommen, weil halt die Leute in ihren Filterblasen die Politiker ihre Propaganda raushauen können. Natürlich nur die bösen Politiker, nicht die guten, die dabei Davos sich zusammenfinden. Ja, das ist das zweite Szenario. Das dritte Szenario ist Virtual Integration, Physical Fragmentation. Da brechen die internationalen Lieferketten zusammen, wie wir es ja gerade derzeit sehen. Und allerdings werden die Schranken im Internet abgebaut und es wird quasi eine Re-Regionalisierung der Lieferketten geben, was allerdings zur Folge hat, dass die Waren sehr viel teurer werden. Die Waren des täglichen Bedarfs, also Inflation wird sehr stark zunehmen in dem Szenario. Die Autos werden, der Stahl wird halt vor Ort produziert, die Chips wird vor Ort produziert und das macht einfach alles teuer, weil man ja nicht in den billigen Ländern die Sachen billig herstellen lassen kann. Aber gleichzeitig wird es halt ein Shift geben hin zu einem sozialen, also dass wir weniger physische Waren nachfragen, aber mehr virtuelle Waren nachfragen, dass wir uns immer weniger in der physischen Welt aufhalten, immer mehr in einem Metaverse oder was auch immer man da an die Wand klatschen will. Virtuelles Brot oder was? Ja, virtuelles Brot, weil ne, echtes Brot ist zu teuer. Und in diesem Szenario haben wir eine schöne, weltumspannende politische Einigkeit. Es wird sehr wenig Konflikte geben, weil man ja online mit Fact-Checkern direkt die ganzen Lügen aufdecken kann und alle einigen sich auf einen Standard, dass alle online zusammen kooperieren, aber die Wirtschaft wird halt mehr regional geprägt sein und von einem großen Verzicht der Leute auf physische Güter geprägt sein. Weniger Reisen beispielsweise, mehr Treffen online und so weiter und so fort. Klingt irgendwie bekannt, dieses Szenario. Naja, und dann gibt es noch das Dämonenszenario, die Autarkic World, wo quasi wir das Splinternet haben und wir haben nur die regionale Fertigung und da werden wir einen massiven Verlust von Lebensstandards und Lebensqualität haben in der entwickelten Welt. Und in den Entwicklungsländern, die werden nicht mehr die Möglichkeit haben, sich an die Weltwirtschaft anzukoppeln und Reichtum aufzubauen. Dementsprechend wird der Lebensstandard in diesen Ländern auch sinken. Also das ist halt auch ein Szenario, wo man sagt, okay, die Lieferketten sind weltweit so zerstört durch politische Konflikte und physische Konflikte, dass das Vertrauen so weit heruntergewirtschaftet ist, dass sich das nicht mehr erholen kann und allein aus sicherheitspolitischen Gründen die Versorgungssicherheit regional dargestellt werden muss. Und dieses Misstrauen, das wird halt noch befeuert durch die Filterblasen, wo die natürlich nur die bösen Regierungen ihre Bevölkerung mit böser Propaganda auf Linie ziehen und es wird Kriege um Verteilungskonflikte von Ressourcen geben. Und es wird eine multipolare Welt sein, wo es mehrere Blocks geben wird von Regierungen, die zusammenarbeiten und mit anderen Regierungsblocks nicht mehr zusammenarbeiten. Ja, das sind die vier Szenarien, die die Leute von Davos uns mitgeben. So wird sich als Fazit sagen, die Welt, in der wir uns in ein paar Jahren befinden werden, wird eine Mischung aus allen vier Szenarien beinhalten, die halt regional unterschiedlich sind. Manche Länder werden abgekoppelt werden, Russland, und andere werden halt in ihren eigenen Wirtschaftsräumen sowohl die virtuelle Freiheit als auch die neue regionale Globalisierung bis auf ein paar böse Teilnehmer, wo diese nicht stattfinden wird, Russland, genießen können. Und natürlich wird das World Economic Forum uns weiterhin mit Rat und Tat beiseite stehen, um diese neue Globalisierung mit ihren Herausforderungen zu meistern. Danke. Wir können alle dankbar sein. Sind wir glücklich? Ja, wie gesagt, Great Reset ist ja halt auch eine Sache, das spielt halt in diese ganze Virtualisierung mit rein. Virtualisierung heißt halt auch, du hast nicht das physische Gut, was dir gehört, sondern du hast halt so Sharing-Konzepte, was halt geschuldet ist der Knappheit und auf der einen Seite und dem teuren Preis durch die regionalen Lieferketten auf der anderen Seite. Ja, also, ja, ich hoffe, ich habe das ganz gut zusammengefasst und ihr freut euch auf die schöne neue Welt. Was wird denn jetzt am wahrscheinlichsten gehalten? Ja, also, ich würde sagen, ja, leider Szenario 4, ne? Also, alle machen nur noch ihr Ding. Mhm. Und keiner redet mehr mit allem. Ich meine, das ist ja das, was wir jetzt sehen, ne? Ne, weil dass sich die Lieferketten wieder global wieder einrenken, da steht einfach so viel dem im Weg, ja, das, ja, also ich würde sagen, Szenario 3 oder 4 wahrscheinlich. Könnte so eine Art Stufensystem sein, ne? Ja. Zeitenwende in der Handelspolitik. Wegen der Menschenrechtsverletzungen an Uiguren in China lehnt Wirtschaftsminister Super Habeck zum ersten Mal Anträge auf Investitionsgarantien des Volkswagen-Konzerns in China ab. Keine Hermes-Bürgschaften mehr? Interessant. Ja, das hätte man auch noch eingereicht. Ich finde es ja vor allem... Hast du das so vorgelesen, so enthusiastisch? Ja, reicht auch. Das auch eingereicht. Kann ja sein, dass du noch Anmerkungen hast. Ansonsten würde ich einfach nur sagen, ich finde es ziemlich bemerkenswert, dass das Thema Uiguren jetzt doch tatsächlich mal bei den Leuten angekommen ist. Also ganz lange Zeit hat man da ja gar nichts drüber gehört. Ich habe es zum ersten Mal vom Ebel eigentlich damals gehört, vor einigen Jahren, als wir hier angefangen haben. Und dann habe ich es ganz lange aus dem englischsprachigen Raum eigentlich mal nur gehört, Uiguren, Uiguren, Uiguren. Und jetzt irgendwie vor einer Woche oder so, hat Christian Lindner fing da auch irgendwie mit an. Ich glaube, es gab jetzt irgendwie so ein Leak oder so, irgendwelche Videos oder irgendwas sind da jetzt zutage gekommen, wie die da behandelt werden. Und ja, jetzt auf einmal ist es dann auch mal hier in Deutschland Thema. Hat lange genug gedauert. Aber natürlich wird das niemanden in Verbindung bringen mit irgendwie Kommunismus oder so. Ne? Das ist einfach nur, dass China ist halt ein Einzelfall, hat nichts mit nichts zu tun. Ne? Dass man da irgendwelche Lager hat. Gegen VW und nicht gegen China. Ne? Das ist, also ja, aber das scheint ja der Grund zu sein, warum die da jetzt den Problem machen wegen der Behandlung von den Uiguren in China. Da gibt es sicherlich auch noch tausend andere Gründe, die man da anführen könnte, aber die sind ja alle sowieso egal. Aber wenn sie jetzt mal die eine Gruppe da gefunden haben, die schlecht behandelt wird, von vielen Gruppen sicherlich in China, die schlecht behandelt werden, weil das ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie von einem freien Staat irgendwie reden mit China. Tibet zum Beispiel, hä? Ja, aber auch die normalen Chinesen. Ne? Ja, nur ich meine, es übt eben keinen Druck aus auf China, sondern auf VW. Aber ja, es ist vielleicht auch in Ordnung, zumindest das nicht zu unterstützen, wenn die da Geschäfte machen in den Gegenden. Ja, finde ich schon. Ich muss bei dieser Geschichte sowieso immer hier an den Juri denken. Mit seinem Spruch von Wealthy Businessman, die da irgendwie, wie hat er das ausgedrückt, dem Monster des Sowjetkommunismus den Strick verkaufen, an dem sie irgendwann mal hängen. Da muss ich mal dran denken, wenn man irgendwie meint, so, ja, ist doch kein Ding, wir machen einfach Geschäfte mit denen, ist doch super, so Wirtschaft und so, es sorgt doch für Demokratierung und Verwestlichung, meinen die Leute ja immer. Aber aus meiner Sicht ist das eigentlich gescheitert, dieses Konzept, also es wird immer wieder versucht, es wird immer so getan, als wäre es noch nie richtig versucht worden. Aber ich meine, wir sehen da jetzt enorme Rückschritte in China gerade wieder, ne, also. Ja. Ja, VW macht das Geschäft aber trotzdem dann auch ohne Investitionsgarantien wohl. Und diese Investitionsgarantien, ja, fürs Ausland, solche Firmen wie Volkswagen, finde ich jetzt erstmal spontan auch ein bisschen fragwürdig. Also hätte ich nicht unbedingt gedacht, dass es sowas gibt. So ja, das sind Hermes-Bürgschaften. Das heißt im Endeffekt nur, da hast du Kreditlinien für Auslandsgeschäfte und sollte diese Kredit platzen, dann bürgt die Bundesregierung dafür. Ja. Das kriegen die meisten großen Wirtschaftsunternehmen. Die müssen da nur einen Antrag stellen. Das regelt alles die Bank. Das ist wie wenn du eine Förderung von der KfW bekommst oder eine Bürgschaft für einen Kredit von der KfW, nur halt für ja, Exportunternehmen, Industrieunternehmen. Da geht es ja auch um langlaufende Geschäfte mit mehreren hundert Millionen Konsortialfinanzierung. Deswegen braucht man da Bürgschaften, weil sonst wäre das Risiko zu hoch und die müssten vielleicht irgendwelche Unternehmensanleihen stattdessen rausbringen und das würde dann wirtschaftlich nicht mehr so viel Sinn ergeben und man will ja die Wirtschaft fördern und man will ja Wachstum haben und deswegen werden solche Bürgschaften zur Verfügung gestellt, um die deutsche Industrie zu stärken. Ja. So ist die Deutsche Bank übrigens entstanden. Mit genau so einem Konzept. Damals. Wo sie noch das gemacht hat, wofür sie eigentlich da war. Ja, eine weitere interessante Diskussion, die seltsam geführt wird, ist die Cannabis-Legalisierung überhaupt völkerrechtswidrig? Okay, man kann es auch ein bisschen übertreiben in der Argumentation, aber rein rechtlich gesehen gibt es da tatsächlich einige Probleme, weil es gibt da einige Übereinkommen, die internationale Abkommen sind in völkerrechtlichen Rang. Von 1961, 1972, 1988, 1971, die Namen lese ich jetzt nicht vor, aber das sind die, die relevant sind. Und da geht es halt darum, dass man halt den internationalen Drogenhandel unterbinden soll und halt sicherstellen soll, dass da halt nicht irgendwelche Verwerfungen stattfinden, wie es ja, ne, War on Drugs und sowas, sag ich jetzt mal, war ja in 80er Jahren ist das ja, hat das ja angefangen und da sind diese ganzen Sachen beschlossen worden, ne? Und tatsächlich ist es halt so, wenn jetzt so wie von der Pampel beabsichtigt, diese kontrollierte Abgabe von Cannabis zum privaten Konsum durchgesetzt werden sollte, würde das rein rechtlich gesehen diesen internationalen Abkommen widersprechen. So, es ist aber jetzt nicht so, dass es so schlimm wäre. Es gibt einige Staaten, die einfach auf diese internationalen Verträge so gesehen scheißen, so sage ich es einfach mal. Ne? Portugal, Uruguay, Kanada, Amerika, ne? Die haben ja teilweise Legalisierung für den privaten Konsum von einigen Drogenklassen durchgeführt. Portugal Entkriminalisierung, aber nochmal ein anderes Thema für sich. Portugal musste für diese komplette Entkriminalisierung einmal kurz aus diesen ganzen völkerrechtlich bindenden Verträgen aussteigen und dann wieder verbindlich die abschließen unter einer gewissen Maßgabe. Ja, also wer jegliche Auseinandersetzung mit dem völkerrechtlichen Drogenkontrollorgan vermeiden will, sollte kurzfristig über Ausstiegsszenarien nachdenken und mittel- bis langfristig über grundlegende Reformen dieser. Was aber auch mal machen kann, man kann halt austreten und dann sagen, hier, wir unterschreiben das alles, allerdings differenzieren wir, weil wir wollen das so und so machen und dann gibt es da ein kleines Addendum, ja, und dann kann man halt auch wieder beitreten und dann ist das okay. Ja, wie dem auch sei, man muss sich mit möglichen völkerrechtlichen temporären Ausstiegsszenarien vertraut machen, um auf Non-Compliance-Vorwürfe angemessen reagieren zu können. Also es müssen wir ja Strafen zahlen an die UN oder andere internationale Behörden. Kurzfristig bzw. unmittelbar kann insoweit nur ein Austritt aus dem blablabla helfen, wobei es wegen des auch den legalen Handel betreffenden Regelungsgehalt der Abkommen nicht um einen endgültigen Austritt, sondern nur um einen solchen Wiederbeitritt unter Anbringung eines Vorbehalts gehen kann. Also bevor das alles legalisiert werden kann, muss da halt auch nochmal so ein völkerrechtlicher Schritt vollzogen werden. Und deswegen wird das Ganze noch ein bisschen dauern, würde ich mal sagen. Ja. Kiffen verstößt gegen das Völkerrecht. Interessant. Das ist ja schon eine ganz schöne Hürde, wa? Ich muss sagen, ich dachte schon von vornherein, dass es am Bundesrat wohl nicht vorbeikommt, aber das ist ja nochmal eine ziemliche Hürde. Ja, unter anderem ja halt mit solchen Argumentationen, dass da halt dieser Verwaltungsakt erst nötig wäre und so weiter und so fort. Ja, komisch. Amerika hat es irgendwie hingekriegt, ne? Ja, wie gesagt, die machen es einfach. Jo, kein warum Kläger, das nicht wieder, einfach? Ne? Das ja, ist eben. Ja nicht ansatzweise so kompliziert bei denen überhaupt. Ja. Naja, also Verwaltung. Die waren vorher auch eine knallharte, ablehnende Nation. Also, so ist ja, die Amerikaner haben ja quasi diese ganzen Sachen angestoßen. Ja. Durch ihren War on Drugs haben die das ja forciert, dass das international halt von den ganzen Ländern akzeptiert werden muss. Ja, Rising Global Food Protectionism. So, es gibt jetzt immer mehr Länder weltweit, die einfach sagen, okay, wir definieren gewisse Nahrungsmittelkategorien und die werden wir einfach nicht mehr exportieren, weil wir brauchen die selber vor Ort, wir haben nicht die Möglichkeit, das von anderen Ländern zu importieren oder ne, Missernten, zu hohe Weltmarktpreise, wir müssen den Preis für die Bevölkerung niedrig halten, sonst passiert sowas wie in Sri Lanka, Klammer zu. Und ja, über 30 exportierende Länder haben jetzt verschiedene Produktklassen halt eingefroren. Hauptsächlich geht es da um Reis, Mais, aber auch Livestock, also Schweine, Rinder, Hühner. Und da gibt es immer mehr Länder, die das machen. Sehr krass war ja, dass dass die das Palmöl nicht mehr exportiert haben, weil Indonesien der größte Palmölhersteller war. Das haben die aber mittlerweile wieder ein bisschen gelockert, dass eine gewisse Quote wieder exportiert werden kann. Das heißt, es sind alles Sachen, die können auch wieder zurückgedreht werden, aber in den nächsten paar Monaten wird es auf jeden Fall knapp mit Lebensmittelimporten für alle Länder, die auf Lebensmittelimporte angewiesen sind, zum Beispiel China, aber auch wir. Und ja, wird lustig. Lustig. Ne? Das ist auch Teil von dieser Physical Fragmentation, die vorhin bei der Davos-Angelegenheit relevant war. Ne? Dass man sich einfach nicht mehr auf die internationalen Lieferketten verlassen kann und deswegen muss man regionale Sachen stärken, wenn das überhaupt geht. Und hier nur ein ganz kurzes Beispiel. Indien ist eins der Nahrungsmittel exportierendsten Länder, was am meisten exportiert, und die machen jetzt einfach eins nach dem anderen dicht, ne? Also kein Weizen mehr, kein Zucker mehr, kein Reis mehr, außer Basmati-Reis, warum auch immer, aber kein Reis mehr, nur Basmati-Reis darf nur noch exportiert werden. Und das einfach nur als ein Beispiel, weil an Indien hängen sehr, sehr viele Länder dran, weil die da auf die Nahrungsmittelimporte angewiesen sind. Wir jetzt nicht so, wir wollen ja noch dieses Freihandelsabkommen mit Indien machen. Allerdings ist das alles gerade schon wieder ein bisschen eingeschlafen, nachdem die da Vollgas gemacht haben mit einem neuen Verhandlungsvorschlag, hatte ich auch drüber berichtet, aber das ist jetzt auch erstmal wieder unter den Tisch, wegen solchen Sachen wie dem hier, ne? Weil das wäre natürlich in einer Freihandelszone nicht möglich. So, wenn wir keinen Weizen, keinen Mais mehr essen können, wenigstens haben wir noch das leckere Plastik, was überall in unseren Nahrungsmitteln drin steckt, ne? Dass Plastik umweltschädlich ist und die Umwelt belastet und Tiere dran verrecken, ist ja, denke ich mal, bekannt. Ne? Ihr kennt ja alle diese Plastikinsel, die da im Pazifik vor sich hinschwimmt. Das ist alles schon im, ja, haben wir ja alles mitbekommen, weiß jeder, worum es geht. Dieser ganze Faktor, dass halt in den Lebensmitteln und nicht nur in den tierischen Lebensmitteln, sondern auch in ganz vielen anderen Lebensmitteln auch Mikroplastik und andere Plastikteile drin sind, ist halt eine Sache, die vielen Leuten noch nicht so ganz bewusst ist, ja, und wo es auch bei der Forschung, so wie es aussieht, noch relativ wenige komplette Forschungserkenntnisse gibt, ne? Also die Umwelteinflüsse von Plastik, die sind auf jeden Fall sehr gut wissenschaftlich dokumentiert, aber was den Einfluss auf den Menschen über die Nahrungsmittelaufnahme angeht, ja, oder halt auch generell einfach nur die Plastikansiedlung, was wir einatmen, was sich dann in den Organen absiedelt, das ist alles noch nicht so gut erforscht, ja, aber erste Erkenntnisse zeigen: When it comes to eating microplastics, scientists have documented plastic particles in about 40% of the human diet, including beer, honey, salt, seafood, obviously. Ja, weil die Fische essen das ja. Es gibt bestimmte Sachen, die sind sehr krass kontaminiert, ne? Zum Beispiel Muscheln, Austern, da ist ganz, ganz, ganz viel Plastik drin, sodass man an sich schon sagen kann, ist das überhaupt noch ein Lebensmittel oder ist das Plastik? Ja, und erste Erkenntnisse zeigen halt: People may be eating as much as a credit card's worth of plastic each week. Also ihr knabbert eine Kreditkarte pro Woche. Darf ich mal fragen, wohin denn die Schädigung steht? Also ich habe das so verstanden, dass das meiste Plastik so ein bisschen so wie Staub oder Stein wirkt, nämlich eigentlich gar nicht. Dass du willst, wollte ich jetzt gerade dazu kommen. Ist. Es gibt halt unterschiedliche Arten von Plastik. Das meiste, was wir an Plastik essen, was wir über die Nahrungsmittelaufnahme aufnehmen, wird wieder ausgeschieden. Wobei das halt auch noch nicht komplett sehr gut wissenschaftlich erforscht ist. Ja, und vor allem nur bestimmte Essenskategorien sind überhaupt da schon nachhaltig erforscht. Zum Beispiel bei Gemüse, Korn und Fleisch außer Fisch ist die Forschungslage sehr, sehr, sehr, sehr dünn. Und auch bei dem Punkt, welches Plastik nehmen wir im Körper auf und was kann der Körper quasi wieder ausscheiden und welches lagert sich im Körper an, da ist die Forschungslage auch sehr, sehr, sehr dünn. Was auf jeden Fall der Fall ist, dass die Plastikstoffe, die wir einatmen, ja, einfach durch die Umgebungsluft, ja, oder da gab es jetzt eine Studie bei Wäschetrocknern. Ja, ihr habt ja Kleidungsstücke, die aus Plastik teilweise bestehen, ja, und die Fussel werden ja vom Wäschetrockner in diesem Sieb abgelagert. Ja, und neuesten Forschungserkenntnissen ist das so, man müsste rein theoretisch eine Maske tragen, während man diesen Filter von den Fusseln entfernt, weil man dabei sehr, sehr viel einatmet. Und da ist das Problem, dass, was du einatmest, halt keinen natürlichen Ausscheidungsweg aus dem Körper hat, außer durchs Ausatmen, ja, doch, oder durch Schleimhäute. Durch die Blutzellwände durchdiffundiert. Nee, durch Schleimhäute. Und dann ist es in deinem Blutkreislauf und das ist halt nicht so schön. Doch, doch, du holst den ganzen Staub und so weiter, schneidest du mehr Schleimhäute aus. Ja, teilweise. Ne? Also wie gesagt, das diffundiert durch. Also in der Lunge allein atmest du, aber vielleicht landet es auch im Blutkreislauf. Also da, dieser Artikel ist einerseits eine Zusammenfassung des aktuellen wissenschaftlichen Stands, aber andererseits auch ein Appell, könnt mal bitte mehr Leute darüber Forschungsarbeiten machen, weil es gibt da ein paar Leute, die machen das, aber die sind einfach heillos überfordert, weil es einfach so viel gibt, was da noch erforscht werden muss. Ja. Und nochmal, das meiste wird ausgeschieden, ja, und wir sterben ja nicht direkt daran, ja, aber alles, was sich halt im Körper ablagert, kann halt zu Langzeitfolgen führen, einfach durch mechanische Fehlfunktionen im Körper oder halt, Krebs und solche Sachen, ne? Ja. Esst eure Kreditkarten. Ihr habt sowieso nichts, was ihr kaufen könnt. Sollen sie doch Kreditkarten essen, ne? Geld kann man nicht essen, ne? Genau. Ja. Ja. Die Kreditkarte muss ich essen, weil das letzte Hemd hat keine Taschen, ja. Genau. Ach ja. Was ist denn, wenn man keine Kreditkarte hat? Ja, dann kannst du dir eine Kreditkarte à la carte bestellen. Oh. Kannst vielleicht zu den Tafeln gehen, vielleicht haben sie bald Kreditkarten zu essen. Naja. Was ist denn los mit uns? Ne? 20 von 9 und wir sind mit den Themen durch. Was machen wir denn jetzt? Ne? Ja, ich quatsch noch was. Ich hatte mich gefragt, ob Frauenhass, ja, ob das der Hass ist, den Frauen haben. Oder ob das der Hass ist, der aus Frauen besteht. So wie Kirschkuchen und Hundekuchen, meinst du? Ja, oder Zigeunerschnitzel. Oder Babypuder. Ah, Paprikaschnitzel. Babypuder. Babypuder, genau. Ja. Nur aus den Elfen. Glücklichsten Babys. Ja, so Frauen aus Weidehaltung oder so, keine Ahnung. Sind solche Babys aus Bodenhaltung. Sind solche Brain-Teaser ein Anzeichen für Affenbocken? Ich hoffe Frauen nicht, in Bodenhaltung wäre aber auch ganz lustig, weißt du. Freilandhaltung, Frauen, die dürfen dann so 10 Minuten am Tag auf Twitter gehen. Musst du gerade an Indiana Jones denken. Gamergate gesilenced. Da haben wir extra ein paar Gamergater eingestellt für unseren Stall. Die silenzen die dann, damit nicht so. Sonst kriegen wir Beschwerden von den Nachbarn. Ja, und jetzt auch 100% ohne Femizid, ja. Haben sie gefragt, sie haben alle ja gesagt. Ja, wir haben das schriftlich. Ja, heißt ja. Eben. Es sei denn, du wohnst irgendwie da in 1984, dann heißt ja, nein. Nein heißt auch ja, nein. Eventuell. Heute heißt nein ja, morgen heißt ja, nein. Ne? Hauptsache, ein Goldstein. Ne? Wisst ihr das? Emanuel Goldstein. Ne? Ach so. Mhm. Gut. Und am Ende werden wir Big Brother lieben. Nee, will ich nicht. Ich guck also kriegen wir dann auch die Affenpocken? So meine ich das jetzt eigentlich nicht. Ich habe übrigens nicht eingewilligt, bei der Geburt auf einem Planeten mit Feministen geboren zu sein. Ja, wer hat denn da schon eingewilligt? Ich habe noch nicht mal die Formulare gesehen. Die Unterlagen lagen lange genug aus. Ja. Auf Omicron Percy IH. Ja, da oben irgendwo. Oder also willst du mir im Umkehrschluss sagen, dass wenn ich jetzt meine Kreditkarte esse, ich kein Plastik einatme? Das ist während du die Kreditkarte isst, eine Plastikimpfung bald. Pures Polyurethan oder so. Ja, du könntest ja eigentlich so eine mRNA-Impfung machen, dass die Zellen das Plastik dann selber herstellen, dann musst du das nicht mehr essen. Das ist so eine Bauschaumimpfung. Polyurethan. Das ist cool, Bauschaumimpfung. Dann gehe ich einen Schritt weiter und mache wie bei South Park, so nimm so Geld, weißt du, so tu das in einen Mixer und dann impfe ich mir das. Aber wäre das, könnte man mit so einer Bauschaumimpfung nicht vielleicht bei so Bodybuildern oder so? Bringen die nicht auf Ideen immer. Bodybuilder, meinst du so Fotos von Körpern? Ja, es war besser, als ich nicht da war, ne? Nein, du hebst das Niveau immer an. Und wir freuen auch immer, wenn du da bist. Von oben, weißt du so. Ich meine, sonst fließen irgendwann die Rubel nicht mehr, ne? Was machen wir dann? Dann können wir nur noch Plastik essen. Ja, dann müssen wir die Kreditkarten essen, wie der Chris vorhin schon gesagt hat. Ja. Die sind nur scharf, wenn man die erstmal angekaut hat, glaube ich. Also lieber esse ich die, als dass die irgendwo auf der Müllhalde landet, weißt du? Das ist auch dann der Kreislauf der Kreditkarten. Die landen auf der Mülldeponie, dann atmen wir sie ein. Ja, aber das wäre doch praktisch, wenn du dann den Fisch an der Theke kaufst, dann wird das über einen Scanner geschoben und die Kreditkarte von jemand anders wird direkt belastet. Und der Fisch bezahlt. Auch. Und alle irgendwie 100 Fische kriegst du eine Kreditkarte gratis. Payback-Karten sind auch aus Plastik. Musst du dann nicht mehr zücken. Ist auch Payback-Tag. Können Sie gerade mal Ihren Kopf hier über diesen Scanner halten? Bip. Karten vom Fitnesscenter sind auch aus Plastik. Oder Karten von Rewe sind auch aus Plastik. Oder Karten von sind auch aus Plastik. Keine Ahnung. Dass es da noch keinen Trend gibt, die irgendwie aus Hartpappe zu machen. Mhm. Ne? Vielleicht hat jetzt hier jemand eine Idee bekommen und verdient 1 Million Euro damit. Ja, das gibt's schon. Das gibt's schon. Ich habe hin und wieder mit irgendwelchen Einlassgeschichten und sowas zu tun. Und da gibt es ganz viele Leute, die früher haben sie immer diese Plastikkarten gedruckt, halt so Scheckkartengröße mit Namensaufdruck und so. Und das muss jetzt alles Papier immer sein. Immer Papier. Da gibt es so Drucker, die das dann ausdrucken, so zwei, so in quasi beide Seiten, dass man es so umschlagen kann. Und dann hast du zwei Klebeseiten und dann klebt das so zusammen und dann hast du wie so eine Karte aus Papier dann halt. Das Klebzeug ist bestimmt auch total biologisch fantastisch, aber. Darf aber nicht nass werden, oder? Ja, hoffentlich Recyclingpapier, sonst haben wir den Grund fürs Waldsterben gefunden. Ja. Aber dass so viele Tiere, so, die im Ozean so rumschwimmen, dass die da mit Plastik voll sind, das ist schon krass. Ne? Aber diesen großen Plastikhaufen, den sie da haben, angeblich, diesen Strudel, da nisten doch schon die Vögel drin und so weiter. Ja. Ich glaube halt, das ist schon gut, dass sie das Plastik in sich haben, die Tiere, weil wir haben ja so wenig Transportkapazitäten mit den Schiffen im Moment. Ja, also ich meine, ich sage das so, weil ich die ganze These so ziemlich fischig finde, weißt du? Diese Tiere in sich haben wahrscheinlich eine Kreditkarte pro Woche etwa, große Tiere. Diese Cola-Flasche besteht aus 100% Meerestieren. Dieser Fisch besteht aus 100% recycelten Cola-Flaschen. Das ist Fischvlies. Ja, ich meine, wenn wir könnten so viel Gas sparen, wenn wir das ganze Plastik einfach filtern könnten irgendwie und recyceln. Ja, das Dumme ist, dass es so viele verschiedene Plastik gibt. China, ne? Und dann kommt das ganze Plastik da aus der Erde. So. Wir fangen einfach alle Fische ein und machen das Plastik da raus und dann tun wir sie wieder ins Wasser. Ihr habt da mal was von einer so Bakterienkultur gehört, die Plastik zersetzt und sich davon ernährt. Ja, die Frage ist, was ist es noch? Ist es vielleicht auch Soylent Green? Wenn jetzt rausfinden würdest, zum Beispiel, dass eines von diesen alten Plastikbestandteilen, dass die total wertvoll sind, was sich beim Akku herstellen oder so, dann wird das bestimmt cool, alles wieder eingesammelt. Also es muss sich dafür nur lohnen. Aber können wir nicht einfach jeden Tag ein paar von den Bakterien schlucken, die das Plastik zersetzen, von denen der OPEX gerade geredet hat? Das wenn sie uns dann zersetzen, dann haben wir noch Schlangen, die Bakterien essen. Und wenn ja, genau. Und am Ende haben wir ein riesiges Brett mit einem Nagel drin, das den ganzen Planeten zerstört. Okay, aber stell dich mal vor, man hätte eine Technik entwickelt, die aus Plastik Benzin macht. Und wir könnten endlich das ganze Plastik loswerden. Ich glaube, das ist Bakterienkulturmarxismus. Du kannst ja aus Kohle Benzin machen. Oder Diesel, wenn du nicht meinst. Das war meine Idee. Ich kann aus Benzin Wodka machen. Ha? Was kannst du? Ja, aus Kartoffeln, glaube ich, noch mal Wodka, oder? Und Benzin. Ja, auch. Und Benzin, ja. Aus ja, Plastik kann man auch machen. In Russland, Kartoffel macht aus dir Wodka. Ja. So. Ja, Leute. Das ist noch 10 Minuten extra dumm rumgeplappert, dann soll es aber auch gut sein. Licht erfüllt, ja. 3 Stunden, 2,5. Bitte fördert weiterhin, was der Freiheit dient und zerschmettert, was ihr schadet. Und ganz viele Mikroplastikteile. Geht auf thatsafespace.net, lest Knicklicht, Miete pro Kopf und die Eintracht ist Europa-League-Meister. Ja, und wenn ihr das alles macht, ja, das ist 100% so. Plastikfrei. Da ist kein ole, Plastik. Ole, ole, ole. Der Pokal ist aus Metall, glaube ich, aus Eintracht Frankfurt. Frankfurt. Zerschmettert, Pauli. Was der Eintracht dient. Dann kommt so eine Studie raus, dass irgendwie 50% von Pokalen so Plastik drin haben. So. Und da morgen heißt es wieder Zwietracht. Zwietracht Frankfurt. In den Maschsee mit einem Gewicht an den Füßen. Jawohl. Lasst euch nicht gendern. Mm-mm. Auf keinen Fall. Ja, jetzt ab in den Wald. Hopp, hopp.